Philipp, du hast in deinem Beitrag einen Localhost-Link, der nicht funktioniert. Sagt mir. Was? Sagt mir mein Broken Link-Checker. Oh. Von was denn? Jeff Chi. Ah. Ja, auf den muss ich dann noch dringend verlinken. Muss ich noch dringend verlinken. Wahrscheinlich spinken.net. Da können wir darauf auch eingehen, auf diese Vorstellung. Da bin ich nämlich eine lustige Geschichte von heute. Wir können auf alles eingehen, ja, was du möchtest. Oh Gott, das ist eine Falle. It's a trap! Oh Gott, ich stehe so auf den Akbar. Den habe ich schon immer geliebt. Ich weiß gar nicht, der resonated total mit mir. Es gibt in den USA einen Foodtruck, der heißt halt Admiral Snack Bar. So geil. Was haben wir? Einen Laugenblick, bitte. Einen Laugenblick? Oh. Kennt ihr den nicht? Nee. Um den mache ich auch einen Bogen, von weil er so heißt, wie er heißt. Warum haben eigentlich Friseure scheinbar ein Monopol auf schlechte Wortwitznamen? Oh Gott, don't get him started. Sie haben nicht das Monopol, aber das sind die es auf jeden Fall am härtesten durchziehen. Kannst du bitte? Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Die es am härtesten durchziehen. Hallo, hier sitzen zusammen der Jürgen, der Dominik und der Philipp. Wir haben so viel, über das wir reden müssen, Jungs. Ja. Yeah. Ja. Ich habe das alles hier auf meiner Liste. Jürgen mag mich immer noch. Jürgens Liste. Das ist jetzt wie so ein Zeitreiseparadoxon. Ja. Weil das jetzt auch einfach mal. Ich habe nämlich ganz kurz überlegt, ob ich uns vorstelle und den Dominik einfach auslasse, weil er ganz oben auf meiner Totenkopfliste steht. Böse Buben. Aber ihr werdet es bei Zeiten erfahren, warum. Nee, worüber ich mit euch reden will, ist, irgendwer hat tatsächlich das letzte Mal versprochen, dass wir irgendwas vorlesen. Ich war es, glaube ich. Genau. Wir haben gesagt, wir lesen mal 5 Sterne vor. Ja. Ja, hiermit erledigt. Oh Mann. Tatsächlich habe ich mir diese ganze Liste jetzt auf den Bildschirm gemacht mit Dingen, die ich ansprechen will, aber ich habe es nicht geschafft, mit den einen Kommentar, den wir seit der letzten Folge bekommen haben, auch schon mal aufzumachen. Komm, such den mal raus. Ich bin dabei, überbrückt die zweite. Haben wir jetzt nur einen gekriegt, weil sich ja das ist natürlich trickreich, weil die A-Folgen dazwischen auch noch rausgekommen das sind. Das ist trickreich. Oho. Wir haben auf dem begleitenden Blog unter www.das-a.ch unter anderem angefangen, uns vorzustellen. Mhm. Im Einzelnen hat der Kollege Kraus begonnen und die bezaubernden Damen Segelbacher und Seidel von mir auf Arbeit haben heute gemeint, wow, toll, Dominik, wann stellst du dich denn mal vor? Mhm. Also reine Höflichkeit, weil das sind zwei bildschöne Frauen, die das einfach aus Höflichkeit sagen und das natürlich niemals ernst meinen würden. Ja, aber dann sage ich ja, ich komme als drittes dran. Okay. Und dann haben sie gemeint, ja, da hören wir dann rein. Und ich so, was reinhören? Aber ist schon klar, dass das ein Beitrag zum Lesen ist. Also, ja, nee, ich habe einfach nur so auf Gefällt mir geklickt. Schöne Grüße an die Kolleginnen von Dominik. Ja, und danke, dass sie ehrlich sind. Ja, doch. Aber again, Klick ist Klick, gefällt mir ist gefällt mir. Mhm. Da fragt niemand nach. Das ist wie ein peinlicher 1-0-Sieg, aber in der Geschichte bist du der Sieger. Und deshalb bitte, liebe Hörer, klickt auf Gefällt mir auf Facebook und vor allem bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Uns bedeutet es viel. Ganz persönlich. Ich habe es jetzt auch tatsächlich offen. Das war einer, der sich Hayasamahi nennt. Und er schreibt, diese drei ergänzen sich auf grandiose Art und Weise. Nie war Geschichte schöner. Und wer wissen möchte, warum Aale die reinsten Mordinstrumente und Maulwürfe mit dem Teufel im Bunde sind, hört sich diesen Podcast an. Oh, er hat ja hier mindestens zwei Folgen gleichzeitig verwurstet. Sehr schön. Da geht einem das Herz auf. Das ist ja schön. Viel mehr davon, bitte. So, was nicht so schön war, hat jemand auch einen Kommentar unter die letzte Folge geschrieben und hat... Hallo, das ist mega schön. Und hat mich verbessert. Ich hasse Verbesserung. Nein, ja, hat er recht. Ja. Also, wir haben zwei Kommentare, auf die wir ganz kurz vielleicht mal eingehen sollten. Eins war eine Dating-Seite. Ja, einer hat zu Recht angemerkt, das war glaube ich Dirk, er hat zu Recht angemerkt, dass ein Gasballon natürlich nicht erhitzt werden muss, sondern dass der auch so fliegt, womit er natürlich vollkommen recht hat. Danke, Dirk. Ich habe das auch so verstanden, dass es eine Mischung ist, dass der sozusagen Teile hat mit Gas, die Auftrieb sorgen, und dann Teil mit Heißluft, die du besser steuern kannst. Das ist ja auch richtig. Das ist der Ballon, der dann in Flammen aufgegangen ist. Aber es gab ja auch noch einen reinen Gasballon. Der war vorher. Ja. Der Philipp ist gerade so ein bisschen wie die ganzen Pressesprecher von Trump, die dann verzweifelt versuchen, seine Aussagen im Nachhinein gut dastehen zu lassen. Mm. Ja, der Jürgen hat das doch gar nicht so gesagt. Der hat das doch gar nicht so gemeint. Nein, ich habe mich etwas davontragen lassen von diesen explodierenden Ballons und Zeppelinen und sonst was. Mm. Halt die brennenden Menschen. Um das nochmal festzuhalten, ein Gasballon fliegt natürlich auch, ohne dass man ihn erhitzt. Kommt aufs Gas an. Helium, Wasserstoff hauen beide nach oben hin ab. Genau, und ein zweiter Kommentator hat angemerkt, dass es ja auch noch eine Columbia-Katastrophe gab, bei der auch Astronauten irgendwo zwischen der Erde und dem Mond verstorben wären. Davon haben wir doch gequatscht, oder nicht? Wir haben von der Challenger, glaube ich, gesprochen. Ah, du hast recht. Ich habe ja die These aufgestellt, dass es wirklich nur drei Russen gab, die tatsächlich im Weltall ums Leben gekommen sind. Und es ist jetzt... Ich habe es recherchiert und es gibt keine klare, allgemeingültige Definition davon, wo das Weltall anfängt. Oh. Aber die NASA sagt zum Beispiel, es fängt bei 100 Kilometern Höhe an. Und da waren unsere drei Russen deutlich drüber. Die waren bei irgendwie 170 Kilometern, glaube ich. Also man weiß ja nicht ganz genau, wo die jetzt dann tatsächlich, wo ihnen der Sauerstoff ausgeht. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem, was zählt dann, wo der Sauerstoff anfängt oder... Also zu vielen? Genau. Also oder? Die sind verunglückt in ungefähr einer Höhe von 170 Kilometern und die Columbia, das war in einer Höhe von um die 65 Kilometer, glaube ich, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also deutlich unter der von NASA genannten offiziellen Grenze und das war natürlich meine Referenz. Natürlich. Natürlich. Cool. Wie soll das anders sein? Danke für die Kommentare. Vielen Dank, mehr davon. So, vielleicht nicht so korrigierend, aber mehr so, mehr so klar. Mehr so konstruktiv. Ist doch konstruktiv. Oh Mann, du bist ein Troll vor dem Herrn. Unglaublich. Ist ja gut. Sollen wir noch über unsere Flyer reden? Ja, jetzt hast du es angesprochen. Jetzt müssen wir es auch. Nee, ich trinke mal einen Schluck. Philipp, red doch mal bitte über unsere Flyer. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es mal versucht, ganz klassisch ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Nicht mit neuen Medien und Co., sondern ganz klassisch Flyer. Und falls du jemand bist, du Zuhörer gerade, der diesen Flyer in der Hand hat und uns drei anschaut, dann schreib uns aber auch mal, weil uns würde es interessieren, wen diese Flyer alles erreichen. Glaubst du, dass irgendjemand den Flyer in der Hand hat, während er in diesem Podcast hört? Ey, das wäre halt mega. Die Vorstellung ist doch geil. Einfach. Stell dir mal vor, da sitzt jetzt jemand und hört just in dem Moment, es geht natürlich gar nicht, weil wir ja nicht live sind, aber hört just in dem Moment zu und schaut sich dabei ein Bit von dir an. Das ist doch eine tolle Vorstellung. Andersrum, überleg mal, also wie viele Leute den Podcast hören. Wie wahrscheinlich ist es, dass davon dann doch einer über den Flyer auf uns aufmerksam wird und diese Folge hier, weil es eine volle Folge ist, als erstes hört. Ist also gar nicht so unwahrscheinlich. Es reicht nicht, um den unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive zu befeuern. Und damit nach Manchester zum Beispiel zu fliegen. Sollen wir loslegen? Ja, gerne, Jürgen. Oho, was für eine geschickte Überleitung. Du bist ein Moderator dem Herrn. Ich muss noch ganz kurz eins vorweg sagen. Das ist eine Story, die ist mir echt vor langer Zeit schon mal irgendwann begegnet und ich habe die wieder total verdrängt, bis sie mir neulich in einem Dollop nochmal wieder erzählt wurde. Und das ist einfach eine sehr köstliche Geschichte. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass wir heute ein bisschen länger werden als sonst. Eine Sekunde noch nur. Bevor wir anfangen, wer lustig ist und uns mal in echt sehen will, der kann zur Hack and Make 2017 kommen, denn da werden wir höchstwahrscheinlich präsent sein. Ich bin auf jeden Fall die Tage da, werde auch, wenn alles klappt, einen kleinen Podcast-Workshop machen. Also wer mal Lust hat, selber einen Podcast aufzunehmen, der kann da vorbeischauen. Aber Philipp, was ist denn Hack and Make? Hack and Make ist so ein bisschen die Idee, Hacker, also im Sinne von Leute, die tolle Dinge mit Sachen anstellen und Macher zusammenzubringen. Und es ist im Endeffekt so eine, ich nenne sie jetzt mal so eine Nerd- und Selber-Machen-Messe. Da geht es um 3D-Druck, um alles rund um den Rechner, um ganz, ganz viele tolle Dinge. Stattfindet das Ganze in Nürnberg, ich glaube im Z-Bau und ist auch schon demnächst. Und da drucken wir unseren Podcast dann auf dem 3D-Drucker. Genau. Ich habe einen der unterschätztesten Disney-Zeichentrickfilme aller Zeiten, ist Ein Königreich für ein Lama. Das sagst du jetzt nur, dass wir wieder einen Film erwähnt haben, oder? Der hat GIFs ohne Ende. Ein Königreich für ein Lama, und einer der besten Sprüche aus Ein Königreich für ein Lama ist: Du hast den königlichen Groove versaut. Sehr schön. Du hast den Jürgen jetzt eiskalt ausgekontert und damit den königlichen Groove versaut. Und wenn ich das jetzt alles so umschneide, dass es dann wieder Sinn macht. So mega awkward. So geil, wie der Dominik jetzt sich jetzt echt Mühe gibt, von meiner Todesliste wieder runterzukommen. Ich wollte schon sagen. Aber wichtig, wie gesagt, die Hack and Mac findet in Nürnberg statt, nicht in Manchester. Boah, das ist hart. Ich war ja gar noch nicht mit meiner Einleitung fertig. Im Jahr 2017 gab Ariana Grande nein. Also, ich wollte eigentlich nur zwei Dinge loswerden. Es wird ein bisschen länger heute und es gibt quasi keine Toten. Also ich bin mal gespannt, wie ihr Empathiebolzen damit zurecht. Also das heißt, es stirbt niemand oder es ist dann, er verstarb dann im Alter von 94 Jahren oder sowas? Naja, also am Ende gibt es schon so den natürlichen Tod und es stirbt auch noch ein Hund. Spoiler. Oh Mann. Ach nein, bitte keine Hunde. Weil, ganz ehrlich, wenn wir so Folgen machen, wie du sie bis jetzt abfeuerst, könnte eigentlich so eine Glocke auf dem Tisch haben, wo wir immer draufhauen, wenn jemand stirbt. Wir machen mal ein Trinkspiel draus vielleicht. Oh mein Gott. Vielleicht auch nicht. So, am 23. November 1929 wird in Manchester Maurice Gerald Flitcroft geboren. Flitcroft. Flitcroft. Flitcroft. Flitcroft. It's a very British name. Yes indeed, my dear. Seine Eltern Olive Mabel und Herbert. Nicht gegen Herbert, vielleicht mit Zweitnamen Herbert. Vielleicht war es auch ein Exildeutscher, der einfach Herbert hieß, ja, kann auch sein. Herbert. Sie hatten noch vier weitere Kinder, allesamt Jungs. Maurice ist ein ziemlich kleines Baby und wächst alles in allem eher unkontrolliert. Das ist übrigens ein Zitat. Das klingt komisch. In alle Richtungen. Er ist dürr, er ist schlaksig, er hat lange Gliedmaßen und sein ganzes Leben lang wird er das Adjektiv drahtig nicht mehr loswerden. Für ein Kind der Arbeiterklasse interessiert sich der Junge überdurchschnittlich für Kunst und Literatur. Schon früh lernt Klein Maurice, dass das Fehlen physischer Stärke mit einem scharfen Geist, dass er das Fehlen physischer Stärke mit einem scharfen Geist wird wettmachen müssen, wenn er im Leben etwas erreichen will. Einmal wird Maurice auf dem Nachhauseweg vom Süßigkeitenladen von einem Bulli abgefangen. Doch trotz Prügel und einer Gesichtsschuh-Rinnstein-Kombination weigert sich Maurice, den Süßkram rauszurücken, bis nach einer Ewigkeit seine Brüder anrücken und den Bulli in die Flucht schlagen. Also, der Typ war schon ziemlich stur. War nicht sehr stark, aber stur. Und mochte Süßes. Warum sagst du das so mit so einem... Charmant. Er mochte Süßes. So wollte ich es nicht sagen, aber... Mit dieser Art von Stolz und Eigensinn schlägt sich Maurice auch später durch seine Schulzeit. An seinem ersten Schultag wird Maurice vom Rektor rausgezogen und wieder nach Hause geschickt mit den Worten: Ich hoffe nur, dass du genauso viel Enthusiasmus zum Lernen an den Tag legst, wenn du auch tatsächlich alt genug für die Schule bist. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Also er hat sich einfach mit seinem Bruder quasi ein Jahr zu früh in die Schule geschlichen. Achso, ich dachte, er hätte so einen unreifen Eindruck gemacht am ersten Tag, dass er... Okay. Ja, gut, verstanden. Gut, war vielleicht wichtig, dass ich das noch so... Fun Fact. Nachdem der Vater aufgrund einer Krankheit seinen Job als Busfahrer verliert, zieht die Familie nach Barrow-in-Furness. Ich vermute mal, dass man es so ausspricht. Barrow-in-Furness um. Die 70.000 Seelen Planstadt im Nordwesten Englands ist ein wichtiger Standort für die globale Stahlindustrie. Außerdem hat das Städtchen einige lustige Spitznamen. Zum Beispiel das Chicago Englands, weil da am Ende des 19. Jahrhunderts eine stark wachsende Industrie zu finden ist. Dann noch die Hauptstadt der Blaumänner, wegen der starken Arbeiterklasse, das geht ja damit irgendwie einher. Und dann noch die längste Sackgasse der Welt. Weil Barrow-in-Furness recht isoliert auf einer Halbinsel ziemlich direkt neben dem Arsch der Welt liegt. Aber wahrscheinlich mit Hafen und so gut angebunden. Mit Hafen gut angebunden. Mm. Es gibt da auch, ich glaube, es war die einzige U-Bahn-Werft. U-Boot-Werft. Das U-Boot ist fertig, lass es zu Wasser. Boom. Und jetzt? Ist auch völlig egal, ich weiß auch gar nicht, warum ich euch das erzähle, reden wir lieber über Maurice. Mit seinen mittlerweile recht großen Sägeohren und einer nicht minder riesigen Nase ist der siebenjährige Maurice in seiner neuen Schule ein gefundenes Fressen für weitere Bullies. Allerdings nur so lange, bis er einmal bei einer Prügelei tatsächlich zurückschlägt und sich so den Respekt der anderen Schulkinder auf alle Zeit sichert. Maurice, Maurice. Ich bin gespannt, ob er Boxer wird. Das ist, tatsächlich frage ich mich, oder habe ich mich jetzt schon seit, ich habe das jetzt schon relativ lange fertig, die Geschichte so, oder noch ein bisschen feinjustiert, aber ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wann der Moment ist, wann ihr erkennt, in welche Richtung das geht. Und das war der Moment? Nee. Johannes Paul der Zweite. Aber er tatsächlich, das stimmt jetzt nicht ganz, er wird auch mal unterwegs, kurze Zeit, wird er tatsächlich boxen. So, er ist, ja, mal, er ist mal eine Weile Boxer. Aber, war ja ganze Zeit lang auch sehr, schickte sich eine ganze Zeit lang. Auch ohne Fremdeinwirkung schafft es der furchtlose Junge, sich regelmäßig die Knochen zu brechen. Etwa, wenn ein schier unbezwingbarer Baum sich dann doch eben als unbezwingbar herausstellt. Im Alter von 8 Jahren heilt er sich selbst von einer Wasserphobie, indem er sich zwingt, jeden Tag in der Badewanne so lange unterzutauchen, bis die Panik übermächtig wird. Nach einigen Wochen schafft er es dann, die Augen unter Wasser zu öffnen und schlussendlich, nach einigen kleinen Rückschlägen im Zusammenhang mit seifigem Wasser, besiegt er seine Angst vollständig. Und er konnte 10 Minuten unter Wasser die Luft anhalten. Sein Name war Guybrush Threepwood. Kann er das? Das ist, ich kann mich nicht mehr erinnern. In Monkey Island 1 wirst du an ein Idol an gefesselt. Kopf, an so einen Steinkopf, oder? Nee, es heißt, so glaube ich, das Idol. Es heißt, das Idol, stimmt. Und du musst es dann einstecken. Genau, das ist so ein blöder Witz. Du wirst ins Wasser geworfen, kannst halt nicht raus. Du kannst aber hin und her laufen, weil du halt mit so einem Seil dranhängst und du stehst einfach unter Wasser. Und dann siehst du lauter Gegenstände am Bildschirm, die alle super scharf sind. So Schwert, ein Dolch, ist so alles irgendwie im Hafenbecken drin, eine Schere. Dann läuft jemand oben vorbei und du siehst so eine Dialogzeile, wie sich zwei unterhalten, so, ich glaube, ich sollte einfach hier dieses Messer wegwerfen. Einfach hier an diese Stelle. Meint der andere, warum denn eigentlich? Ja, ich will es loswerden. Oder vielleicht auch nicht und geht einfach wieder. Und das Rätsels Lösung ist einfach, du musst dieses Idol in die Hand nehmen, dann kannst du einfach nach außen gehen. Es ist nicht so schwer. Und das Lustige dran ist auch, du kannst es wirklich 10 Minuten abwarten, dann stirbt dein Charakter, das ist auch die einzige Möglichkeit, im ganzen Spiel zu sterben. Und dann ist das Spiel aber nicht zu Ende, sondern du treibst an der Wasseroberfläche und dann hast du aber die Verben, die üblicherweise bei so Adventures da sind, so gebe, nimm. Und es sind aber lauter Dinge, die eine Leiche tun kann, so schwebe, verwese, schlemme auf und so weiter. Das habe ich noch nie gehört. So präsent hätte ich es jetzt auch nicht mehr gehabt, nee, aber... Ich wusste, dass man das Ding einstecken kann. Ich dachte, man kann dann hochschwimmen, weil der Gag ist ja in solchen Adventures, dass du quasi unendlich tiefe Taschen hast. Und er dann macht ja oft auch den Gag, dass er eine Riesenschaufel aus seiner Jackentasche zieht und so. Und dass das dann der Gag ist, so, dass du es einfach im Inventar und damit ist es quasi gewichtlos. Das kann auch sein, dass das damit gemeint ist. Der Jürgen und ich haben ja was mit Computerspielen mal gearbeitet. Und das war so der größte What the fuck, ich hätte noch kurz bleiben sollen wenigstens. Moment, als ein ehemaliger Kollege, so keine Ahnung, eine Woche, als ich weg war, geschrieben hat, Ron Gilbert sitzt gerade auf deinem Platz. Wow! Der war halt irgendwie so eine Woche oder so dann nach meines Fortganges war der zu Besuch. Ich wasche meinen Stuhl nie wieder. So, oh Gott, fuck. Es konnte aber auch keiner wissen, dass du direkt rausgeschmissen wirst aus dem Gebäude, als du deine Kündigung vorgelegt hast. Oh. Jürgen, erzähl doch mal weiter. Zurück zu Maurice. Also Maurice kann jetzt gut tauchen und er entwickelt sich tatsächlich zu einem richtig guten Schwimmer und Taucher. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Sport für Einzelgänger. Ja, so Apnoe-Tauchen und so. Genau wie sein anderes großes Hobby, das Lesen. Seinen Aufnahmetest für eine weiterführende Schule besteht Maurice entgegen aller Erwartungen mit Bravour. Doch bevor er die feine Schule mit den schicken Uniformen tatsächlich besuchen kann, kommt etwas dazwischen. Beziehungsweise jemand. Jemand namens Adolf Hitler. Wenn wir so eine Stichwortwolke machen über die meistgesagten Worte in diesem Podcast, dann wissen wir auch, was da vorkommt. Nee, das war das einzige Mal. Ja, aber... Das war wirklich das einzige Mal? Ach... Barrow in Furness mit seiner Schiffswerft ist ein heißes Ziel für die deutschen Bomber im beginnenden Zweiten Weltkrieg. Von dem Flint. Und als das Heim der Flitcrofts den Bomben zum Opfer fällt, flüchtet die Familie aufs Land nach Kendall. Ist ein der Kinder oder den Eltern was passiert? Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Das ist tatsächlich nur das Haus erwischt. Dort tritt Maurice den Boy Scouts bei und lernt quasi über Nacht das Zepter werfen und widmet sich mit großem Engagement und Talent, Sportarten wie Leichtathletik, Rugby und Cricket. Was sagtest du mit werfen? Zepter werfen. Also er war ja immer so ein bisschen der Außenseiter und war auch nie so richtig gut integriert. Und dann gab es aber diesen einen Moment bei den Boy Scouts, wo eine Parade anstand und der Zepterwerfer, also der vorne ranmarschiert mit diesem großen Stock, der wurde krank. Und dann hat er darum gebettelt, für den einspringen zu dürfen und hat sich dann über Nacht quasi das Zepterwerfen beigebracht. So ein bisschen wie dieses Dirigierstab, aber mit ein bisschen Performance noch, dass du es hochwirfst und wirbelst. Ah, okay. Und er hat es in einer Perfektion dann auf dieser Parade abgefeiert, dass alle hin und weg und total begeistert waren. So. Also war ein großer Moment. Stark. Für den kleinen Maurice. Freue ich mich für den. Bei seinem ersten Geländelauf, ich habe ja gerade auch Leichtathletik als eines seiner großen Talente irgendwie erwähnt, bei seinem ersten Geländelauf ist er so von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt, dass er die anderen Läufer beim Start fragt, ob sie sein Autogramm jetzt oder später haben wollten. Oh, jetzt wird aber ein bisschen cocky. Vor lauter Angeberei verpasst er den Start und muss dem Feld hinterherlaufen. Es tut mir leid. Ich finde, er ist wahnsinnig sympathisch bis hierher, aber das ist verdient. Wenn man sich so aufführt, dann darf man auch den Start verpassen. Warum? Was genau macht ihn sympathisch bis dahin? Ich habe es mir doch gedacht. Ich frage nur aus Interesse. Halt einfach nur, dass er gegen so Widerstände ankämpft bis jetzt. Das ist ein guter Punkt. Aber merkt ihr den? Ich bin halt gespannt, ob das jetzt auch wieder in Richtung, demnächst chartert er ein Schiff und geht Afrika kolonisieren oder ähnliches. Den größten Genozid in der Geschichte. Es ist so gut, wie ich euch schon so ein bisschen vorgeformt habe. Es gibt ja keine Toten. Mhm. Nur Versklavte und Halbtote, wow. Zu seinem verpassten Start muss ich noch sagen, er beendet das Rennen auf Platz 2. Boah. Also, das ist aber auch echt ganz schön schnell. Okay. Von ganz hinten ganz schön aufgeholt. Ja. Zurück in Barrow-in-Furness und auf der alten Schule malt sich Maurice seine mittelbare Zukunft an der Universität aus. Aber dann fällt er von einem Baum, bricht sich den Arm, fehlt lange in der Schule und muss seinen Traum von einer weiterführenden Ausbildung abschreiben. Mit 16 Jahren und einem eher mäßigen Schulabschluss steht er also da. Träumt davon, als Sänger oder Maler berühmt zu werden. Stattdessen landet er in der Schiffswerft. Sportsmann durch und durch erklärt er sich nach wenigen Wochen im neuen Job zum besten Maschinenführer. Und weil sich einfach selbst? Genau. Und weil einfach niemand da ist, den das interessiert, macht ihm den Titel auch niemand streitig. Ich bin, glaube ich, auch gerade hier der beste Schuhplattler in diesem Raum von uns mit uns dreien. Warum? Denn schnell langweilt ihm der neue Job. Er wirft hin und probiert sich in anderen Jobs aus. Okay, aber ciao. Nach einigen Stationen landet er doch wieder in der Werft und zwar am Steuer eines kleinen Elektrolastkarrens, der da so Material rumfährt. Und innerhalb kürzester Zeit steigt er zum besten Elektrolastkarrenfahrer. Leute, Lastkarrenfahrer der Firma auf. Der einzige? Ein Titel, den gab es auch vorher nicht. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wo das Ganze hinführt. Hey, wir müssten uns auch selber lauter coole Titel verleihen, auch für den Podcast. So, der Podcast, der am meisten ist. Punkt. Also einfach so irgendwelche Prädikate. Finde ich gut. Am meisten unverteilte Flyer hat. Stimmt, ich habe noch einen ganzen Kofferraum voll. Aber wenn jemand einen Flyer haben will, ne, schreibt mir. Genau, so einen adressierten Rückumschlag an. Genau, einen adressierten Rückumschlag per E-Mail an schreibt dem Jürgen das. Ach, genau. Wer immer das macht, den feiere ich halt so ultra ab. Dann musst du aber auch einhalten, dass du die Dinge mit der Post verschickst. Also wenn jemand das mit dem frankierten Rückumschlag schickt, die Mühe mache ich mir. Ja, gebe ich eine Fotokopie von meinem Arsch dazu, wenn das jemand tatsächlich macht. Oh. Versprochen ist versprochen, okay. Liebe Damen, lieber Herren, ihr habt es hier gehört. Jetzt wird's interessant, ja. Vor allem andere sagen, ja, wenn wir $200 auf Patreon kriegen, dann, und du, wenn ein Umschlag schickt, fotokopiere ich meinen Hintern. Na gut. Aber bitte fahren Sie fort. Nach einer kurzen Romanze mit Sean, dem Schaf, der Schwester seiner Schwägerin, na, schade, wird der 19-jährige Maurice im Jahr 1948 zum Militär eingezogen. Er beweist sich... Als ob das so in direktem Zusammenhang steht so, ich habe dich erwischt, ab zum Militär mit dir. Er beweist sich... Jetzt bist du ein Mann. Er beweist sich als Scharfschütze, als Mitglied der Schwimmmannschaft und als durchaus passabler Boxer im Weltergewicht. Und er hat. Was ist Weltergewicht? Das ist so ganz, ganz leichte Klasse. Wenig. Also es gibt Bantan ist so, glaube ich. Welter. Ist das nicht das Kleinste? Ist irgendwie Bantan oder weiß ich nicht. Das hat so einen komischen Namen und dann kommt recht schnell schon Welter. Wenn du da boxst, bist du Amateur. Na, das hat mit dem Amateur. Du kannst auch Profi im Weltergewicht sein, oder? Nee, bei Profi gibt es nicht mehr so viele Gewichtsklassen, ne? Okay, stimmt. Aber bei den Amateuren gibt es die Unterscheidung. Okay, er handelt sich jedenfalls einigen Ärger beim Militär ein, weil er einmal nach einem Heimaturlaub einfach nicht zum Dienst erscheint und ein anderes Mal bei einem eskalierenden Faustkampf im Mannschaftsquartier den Schlafraum quasi komplett demoliert. Gott, oh Gott. Das ist auch eine sehr schöne Anekdote. Also da gibt's ich habe mir die Biografie von dem Herrn gekauft und es gibt eine sehr schöne Passage über die Untersuchung, die nach dieser Aktion vom Militär durchgeführt wurde und über das Verhör mit Maurice Wittkopf. Rekonstruiert. Wenn wir jetzt wirklich Patreon hätten, dann wäre das wäre wirklich Premium-Content, den wir da vorlesen können. Ich habe es jetzt nicht übersetzt vorbereitet, aber es ist eine sehr schöne Geschichte, die wir unbedingt mal noch irgendwie aufbereiten sollten an anderer Stelle, glaube ich. Vielleicht nehmen wir die einfach mal noch im Nachgang auf. Oder? Ja, ich glaube, Jürgen, ich glaube, das sollten wir im Nachgang einfach mal aufnehmen. Ja, super. Wir lesen so ein, das ist quasi wie ein Theaterstück. Das lesen wir so vor mit verteilten Rollen, das wird super. Und dann? Das wird so schön. Einige Zeit später zurück in Barrow und wieder gelangweilt von verschiedenen Jobs, unter anderem in der Werft, bewirbt sich Maurice bei einer Kunstsprung- und Comedy-Truppe, indem er sich als der wahrscheinlich unterhaltsamste Springer im Land, auf jeden Fall aber der Beste, beschreibt. Ich springe aber vor eine Klippe und weg ist er. Also er ist quasi noch nie irgendwo wirklich runtergesprungen. Aber er ist ziemlich von sich überzeugt. Bin schon mal von meinem Bett gesprungen. Aber er wird eingeladen natürlich, ich meine, wer sich so gut verkauft, ne? Und um sich darauf vorzubereiten, geht er erstmal ins örtliche Schwimmbad, um ein bisschen zu trainieren. Und springt. Seine Wasserphobie hat er ja nicht mehr und in dem Schwimmbad sitzen dann ein paar hübsche Mädels irgendwie am Beckenrand und die versucht er direkt vom 15er zu beeindrucken. 15er? 15er? Es gibt ein 15er? Ja, vor allem in einem Hallenbad oder in einem Freibad? Ich vermute mal, es ist ein Freibad. Also okay. Schwimmbad ist jetzt nicht weiter. Ich habe hoch aus. Voll die monumentale Halle. Ich glaube, dass in der Zeit so die Public Pools, dass es eher irgendwie Freibäder waren. Okay. Ich fand nur gerade die Vorstellung so schön. Und Flug und Landung verlaufen auch gut, aber der Beckenboden kommt überraschend schnell. In so einem 2 Meter tiefen Becken unter einem 15 Meter Turm. Damit muss man als unerfahrener Springer rechnet man damit vielleicht nicht. Wow! Und eines der Mädchen, die er mit dem Sprung beeindrucken wollte, zieht ihn anschließend mit einer blutenden Platzwunde am Kopf aus dem Wasser. Tja, da war ganz schön Glück gehabt, wenn das alles ist. Ganz schön Glück gehabt. Das muss Liebe sein. Wie ihr seht, er hat komödiantisches Potenzial. Unterhaltsam, yo. Und eine Menge Mut, also wird er von der Kunstsprungtruppe auch direkt eingestellt. Und nicht mehr ganz so viel Blut. Die Stan Bonds Troop. Die stellen ihn als Kunstspringer ein. Bei seinem ersten Einsatz muss Maurice auf dem höchsten Sprungturm eine Planke absägen. Natürlich von dem Ende aus, auf dem er steht. Und am Schluss in einem Wasserglas landen. So ein klassischer Wile E. Coyote gerade. Das Publikum ist außer sich vor Aufregung und es kracht, er fällt, er landet auf dem Rücken. Oh mein Gott. Ein Doktor stellt kurze Zeit später eine Gefäßruptur fest. Oh Gott. Tada. Was hast denn das jetzt? Naja, der hat sich halt irgendwie so ein Gefäß gerissen. Irgendwie. Aber nicht irgendwie Lähmung sonst wie. Nein. Er lässt sich davon auch nicht unterkriegen und verpasst nur 3 Shows, bevor er wieder mit der Säge in der Hand auf der Planke steht. Und an einem Tag haben sie 5 Shows. Oh Gott. Und dann ist da noch der Tag, an dem er im Training zum ersten Mal auf einem Trampolin steht. Habe ich gerade schon Trampolin gesagt? Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Nein. Ja, nee, Planke, ne? Aber jetzt steht er auf dem Trampolin. Und das ist auch der Tag, an dem sich jetzt, Maurice... Wenn ich dabei wäre. Ja, es war ein Déjà-écouté, oder nicht? Ein was? Ein Déjà-écouté? Du hast es schon gehört, nicht? Du hast es schon gesehen. Erzählt, nee. Seit jedem Tag jedenfalls braucht Maurice ein Gebiss. Oh, okay. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Er braucht ein Gebiss. Ich verstand. Bei seinem ersten, versteht ihr? Zum ersten Mal auf Trampolin und seitdem braucht er ein Gebiss. Ja, okay, Hammer. Okay, ne, dann erzähl ich die Zähne dann ausgebissen. Sehr so witzig. Schwierig fand das doch schwerer. Als okay. Dann erzähle ich euch nicht, wie es passiert ist. Doch, erzähl uns doch, Jürgen. Aber doch, erzähl uns es doch. Ist ein Gebiss, das er später eigentlich nie trägt. Okay. Nein, es ist auch nicht so spektakulär. Er dachte, in Vorwärtshaltung sieht eigentlich ganz leicht aus. Und oh Gott. Die Leute, die außen rum standen, haben alle so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und, nein, tu es nicht. Und er hat es natürlich trotzdem getan. Und er ist dann mit den Zähnen voraus. Also an Selbstvertrauen mangelt es dem feinen Herrn nicht. Überhaupt nicht. Aber auch ein bisschen doof langsam. Also ich meine... Ich wollte gerade sagen, so die Sympathie nimmt langsam immer mehr ab. Langsam denke ich mir schon ein bisschen blöd. Nee, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das mit dem Selbstvertrauen ist gut. Behaltet euch das bei, aber ich finde, also das ist einer der sympathischsten Leute, die ihr hier in diesem Podcast kennenlernen werdet. Inklusive der Host. Ich verspreche es euch. Ja, aber guck mal, wen hatten wir denn? So Kokosnuss-Typen, Schweine, die vor Gericht verurteilt werden. Naja, von daher. Du meinst, die Latte hängt nicht allzu hoch? Zumindest in Sachen sympathisch? Yo. Nach der Sache mit den Zähnen folgt eine Zeit der Erholung, eine kurze Liebschaft, die Rückkehr nach Barrow, ein neuer Job beim Bau eines Nuklearkraftwerks und ein gescheiterter Versuch, sich als Stuntspringer selbstständig zu machen. Schlussendlich im Jahr 1954 kommt er bei einer weiteren Sprung- und Kaspertruppe unter, die erfolgreich mit einem mobilen Indoor-Schwimmbecken durchs Land tourt und in Theatern auftritt. Ist das ein offizieller Ausdruck, mobile Kaspertruppe? Nee, der ist von mir. Schade. TM. Nach ein paar Jahren jedoch bekommt sich Maurice mit einem der anderen Schwimmer in die Haare, was schlussendlich in einer skurrilen Schlägerei gipfelt. In dem Raum, in dem die Utensilien für die Show aufbewahrt werden. Das sind alles so Cartoon-Sachen, so tragbare Löcher, Riesenhammer. Ein Riesenhammer, genau. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger fliegen Gummihämmer, Klappstühle und übergroße Clownsschuhe durch die Luft. Wie episch. Und dazu spielt natürlich auch so dieses, der Einzug der Gladiatoren. Halt's Maul! Benny Hill Show, alles in 200-facher Geschwindigkeit. Das Einzige, was mir an der Stelle noch fehlt, sind einfach Aale. Oh, das, ja, die da noch fliegen müssten. Aale. Einmal mehr verliert Maurice sein Beschäftigungsverhältnis und kehrt zurück nach Barrow. Und seine Zähne. Seine Zähne hat er, glaube ich, sowieso nicht drin. Wie skurril das auch sein muss, wenn du wirklich nicht so ein Tiger bist, sondern so richtig alle draußen hätte und sich dann da prügeln und sagt, komm weg und hau dir aufs Maul. Mit so einem großen Clownsschuh. Ja. Und die quietschen auch jedes Mal beim Plappen. Lass ab, er ist tot. Aber es stirbt ja niemand. Es stirbt ja. Ja, am Ende dann schon, aber das ist nicht so schlimm. Also für uns, für ihn vielleicht schon. Bis weit ins Jahr 1960 jobbt er in diversen Anstellungen zu Lande und zu Wasser und in der Luft, als Kranführer in der bereits bekannten Schiffswerft. Auch ein kurzer Abstecher nach London, wo er als Obdachloser auf Baustellen und als Autowäscher jobbt, ist nicht gerade von Erfolg gekrönt. Aber warum jetzt in der Luft? Als Kranführer. Ach so, okay. Überraschenderweise, sagt Maurice einmal, sehen Arbeitgeber meinen Lebenslauf mehr als Zeichen von Instabilität, denn als Zeichen von Geschäftigkeit. Kann ich überhaupt nicht verstehen hier. Guter Typ in die Richtung. Zurück nach Barrow. Er trifft seinen alten Jugendschwarm Sean wieder und bei den beiden klickt es. Nach einer heftigen Romanze heiraten die beiden im Jahr 1963. Oh. Kurze Zeit später wird Maurice Vater der Zwillinge Jean Van Flitcroft und James Harlequin Flitcroft. Und er findet auch wieder einen Job. Erst als Busfahrer, dann wieder am Kran der Schiffswerft. Wieder Vater, Busfahrer. Interessant. Doch dieses Mal ist alles anders. Mit der Stabilität einer Familie im Rücken macht er es sich in seinem neuen alten Job so richtig gemütlich. Sehr zur Belustigung der anderen Kranführer verschönert er sich seine Krankabine erst mit ein paar Holzplanken, dann mit Farbe und setzt sie ab von außen. Später mit einem Luxus-Autositz und einem kleinen Bücherregal. Ist ja auch schön. Aber ohne Witz, wie geil wird es auch, so ein Massagesitz oder sowas sich da so einbauen zu lassen, so durchknetet, wenn er da eh oben rum sitzt. Warum nicht? Und vor allem lachen erst alle anderen und dann hilft er denen auch, ihre Krankenkabinen zu verschönern. Ja, natürlich. Immer die anderen lachen dich immer erst auf und dann werden sie neidisch und dann genau. Hast du gewonnen. Erst als er aus einer selbstgebauten Hängematte fast aus der Kabine in den Tod stürzt, Oh Gott. Wow. Lässt er von weiteren kreativen Umbauten ab. Eine Hängematte. Ist auch eine geile Idee, oder? In der Krankenkabine eine Hängematte neben dem Bücherregal. Finde ich richtig gut. Für noch so einen Kaffeeautomat und so. Statt nunmehr fast wöchentlich den Job zu wechseln, sucht sich Maurice ein neues Hobby. Songwriting. Oder doch lieber malen? Nein, Kurzgeschichten schreiben. Und so weiter und so weiter. So, ihr habt immer noch keine, ihr könnt auch gar keine Ahnung haben, wo das hinführen kann. Ne? Aber vielleicht führt es auch nirgends hin und es geht immer so weiter. Ihr habt schon, nein. Und dann nennt er sich Paul McCartney. Ihr habt aber schon warum ich so eine lange Einleitung mache, es geht schon um die wesentlichen Charakterzüge von Maurice. Mhm. Das ist schon die Einleitung. Es ist schon wichtig, dass man sich gut, geil. Dass man sich gut vorstellen kann, wie der Typ so tickt. So, meine Frau ist vor 10 Minuten schon eingeschlafen. Dann im Jahr 1974, Maurice ist gerade 45 Jahre alt geworden, entdeckt er auf seinem nagelneuen Farbfernseher etwas, das sein Leben für immer verändern wird. Golf. Golf. Ganz klassisch, grüner Rasen. Golf. Karohemd. Golf. Golf. Sieht so einfach aus und doch so elegant. Maurice weiß sofort, das wird sein Sport. Vor allem, ich bin Kunstspringer. Boah, weißt du, was mein neues Ding ist? Hey, so richtig geil. Golf. Was ist da los? Weil es noch kein Amazon gibt, bestellt er sich per Mail-Order ein halbes Schlägerset und ein paar Bälle. Da die Bälle früher eintreffen als die Schläger, übt er das Putten im heimischen Wohnzimmer mit einem umgedrehten Spazierstock und ein paar Kaffeetassen. Ein aus der Bücherei geliehenes Golfbuch bringt ihm die Grundlagen bei. Als endlich die Schläger ankommen, zieht Maurice los nach Sandy Gap, um sie auszuprobieren. Ich bewundere ja immer Leute, wenn Leute sich neue Dinge, gerade körperliche Abläufe, so richtig aus dem Buch beibringen. Das finde ich erstaunlich. Naja. Ich beneide die fast schon, weil ja. Heutzutage gehst du ins Internet, findest ein Video von einem, der das sowas von mega gut kann und du genau weißt, da komme ich sowieso nie hin und dann hast du direkt keine Lust mehr, irgendwas Neues auszuprobieren. So, keine Ahnung, Slacklinen, ja. Da siehst du dann Leute, die einen dreifachen Salto machen und dann auf einem Bein kniend am Rücken liegen, da auf der Line landen. Das ist das Problem, du vergleichst dich nicht mit dem Amateur, der das jetzt ein Jahr macht, wo du sagst, mit dem Jahr Arbeit komme ich da auch hin, genau. Sondern immer mit gleich Weltklasse-Leuten, weil es so einfach verfügbar ist. Und früher war das einfach anders. Da hast du im Fernsehen Golf gesehen und hast gedacht, hey cool, das mache ich auch. Das kann ich auch. Auf der anderen Seite hast du heute ein Foto mit YouTube, kannst doch mal nachgucken, sowas wie, wie repariere ich eine Fliese und dir zeigt jemand einigermaßen ordentlich. Und wenn du niemanden im Bekanntenkreis hast, der dir das mal eben zeigen kann. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Aber ich gebe dir recht. Das führt doch zu sehr viel Prokrastination. Mhm. Sandy Gap ist eine kleine Halbinsel in der Nähe und so ziemlich das unwirtlichste Stück England. Nur während der 2 Stunden Ebbe am Tag kann man die endlosen Sandstrände überhaupt betreten. Winde in Orkanstärke machen aber auch das zu keinem großen Vergnügen. Und da golft man dann. Und halt auch zu keinen guten Trainingsvoraussetzungen für einen Golfanfänger. Oder richtig gute, weil wenn du es da kannst. Ich wollte es gerade sagen, das wäre so geil, weil ich meine, das ist ja wirklich so, ja, dass wenn du unter extremen Bedingungen overachievst, dass du halt dann quasi unter normalen Bedingungen. Das Positive ist, dass er da zumindest schon mal keinen gefährdet. Ja, oder wie lustig das auch wäre, wenn du dann irgendwann zu so einem professionellen Golfturnier gehst und hältst so eine Windhose die ganze Zeit hoch und so. Was machen sie da? Ja, ich warte, dass ich Rückenwind kriege. Was? In den folgenden Monaten probiert er es auch auf nahen Äckern mit viel zu hohem Gras, dem Rasen vor seiner alten Schule, dem örtlichen Rugbyfeld und einigen anderen mehr oder minder geeigneten Abschlagflächen. Weder Schnee noch Regen können Maurices jüngst entfachtes Golffieber in irgendeiner Form abkühlen. Wahnsinn, dass jemand, der da so körperlich auch so wahnsinnig aktiv ist, wie mit diesem Salto-Springen und sowas, dann so auf Golf so abfährt. Verrückt. Naja, er wird älter. Der ist schon 45. Ja, trotzdem. Da kann man doch mal schon so, weißt du, inmitten der ersten Mitlebenskrise. Ja, aber andere sagen dann, jetzt laufe ich Marathon oder ähnliches. Ja, das ist mit 45. Ja, naja, ich sag mal, Marathon und Co. ist ja eher was, was auch gerade von älteren Läufern dominiert wird. Weil so Ausdauer eine Sache ist, die im Alter gut funktioniert. So Sprinten ist ja richtig fies. Das geht wirklich nur richtig gut, wenn du wohl vergleichsweise jung bist. Der Film Forrest Gump ist ja unglaublich realistisch. Und die einzige Sache, die ich immer wieder anprangere, ist, dass Forrest Gump sowohl super schnell ist beim Football, als auch dann einfach anfängt und Langstrecke läuft. Weil das ist nach meiner Erfahrung Bullshit. Ah. Du kannst entweder super schnell laufen oder du kannst oder lang. Ja. Oder du kannst Tischtennis spielen. Aber nie alles drei. Und ich glaube, im Buch fliegt er doch sogar noch ins All, oder? Oh, okay. Du versuchst aber wirklich immer mit Gewalt hier noch einen Filmtitel mehr unterzubringen, oder? That's how I roll. Der in diesem Winter neu angeschaffte Familienhund ist Maurices ständiger Trainingsbegleiter. Oh nein. Oh, wir wissen ja schon, dass einer stirbt. Was habt ihr denn? Ja, du hast gesagt, ein Hund stirbt. Ja, eine Altersschwäche, ganz am Ende. Ja. Oh Gott, in seinen Armen, mega glücklich nach einem fantastischen Leben. Ich könnte jetzt schon heulen. Ey, hör auf. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Und das meine ich jetzt ernst. Aber diese Gesellschaft hat hier einen Preis. Bo, so heißt der Hund, Bo springt immer, wenn Maurice ausholt, kläffend vor den Ball. Also muss der angehende Golfer seinen Schwung immer wieder unterbrechen. Bo ist doch auch der Familienhund der letzte Präsident der Vereinigten Staaten? Obama, danke. Ist das so? Ich glaube schon. Die haben doch so einen kleinen schwarzen, ist es ein Labradoodle? Nein, ich weiß gar nicht. So einen kleinen knuffigen Hund. Der Bo, B-O, oder? Ja. Und der heißt Bo, so französisch B-E-A-O. Also Bo. Wie schön oder hübsch oder so. Oh, ja. Als Bo einmal versehentlich ein 4er Eisen aufs Auge bekommt, verlagert die Hündin ihre Ambition eher auf das Schnappen der Bälle aus der Luft. Okay. Maurice kann also nie genau sagen, ob seine Annäherungsschläge auch, auch tatsächlich in die Nähe eines Lochs kommen würden. Kommt immer zurück. Nicht, dass da, wo Maurice trainiert, wirklich ein Loch gewesen wäre. Ich glaube, der Hund hat außerordentlich negative Auswirkungen auf mein Kurzspiel. gibt Maurice später irgendwann mal zu Protokoll. Aber überlegen wir es mal andersrum. Der Hund fände es mega lustig, den ins Loch zu tragen. Mm. Und er schlägt immer ab und so, ich mache nur Hole-in-Ones. Ist ja total einfach. Meldet sich bei so einem Turnier an, wettet sein Haus drauf und versagt kläglich. Das bei diesen künstlichen Führungen nach Nordkorea. Ab und zu haben sie doch so zum Parteitag, führen sie doch manchmal Leute aus der westlichen Welt durchs Land, wo sie dann so eine Paradefamilie, die eine ganz normale Familie sind, dann kennengelernen und das halt ultra gestellt offensichtlich alles ist. Und dann kommen sie einmal standardmäßig zu so einem Schießstand. Und bei dem Schießstand ist irgendwie so eine Reihe, halt seit 20 Jahren oder so unbenutzt, weil damals der große Führer Kim Jong wie hieß Un? Der vorher? Kim Jong-un. Nee, der vorher. Das Un ist ja jetzt. Il. Kim Jong-il und Kim Jong-un. Genau. Un ist der Sohn. Kim Jong-il. Kim Jong-il hat damals irgendwie zum ersten Mal in seinem Leben ein Gewehr abgefeuert und von den ersten 9 Schüssen 9 Bullseye. Und deswegen ist immer noch. Aber der hält ja auch quasi sämtliche Rekorde, die auf der Welt in irgendwelchen Dingen bestehen. Ja. Hält ja auch Kim Jong-il. Genau, so. Und er hat eben auch einen Golfrekord. Das Einzige, was er nicht hält, ist das, was er nicht probiert hat. Genau. Genau. So, der Maurice. Der höchst ambitionierte Flitcroft nutzt sogar die Pausen in seinem Kranfahrerjob, um auf den Ausleger hinauszuklettern und ein paar alte Bälle in die irische See zu prügeln. Ich wollte jetzt sagen, super, wenn du auf so einer Baustelle arbeitest, dann fliegen mir Golfbälle um die Ohren. Vor allem, die haben nicht nur ordentlich Schmackes, die fallen auch noch ordentlich weit runter. Die sind relativ hart und schwer, so ein Golfball. Ziemlich, na, die kriegen halt hauptsächlich viel Impact durch ihre, die werden halt sauschnell. Ich war mal in Schottland, das war sehr nett. Und zwar war das kurz hinter einem Golfplatz, sind wir spazieren gegangen, und da war alles voll Golfbälle, sind halt alle rausgeflogen. Und es ist so ein Ding von der örtlichen Jugend, die einzusammeln und dagegen nicht wenig Geld abzugeben. Und zu verkaufen, ja. Ist euch eigentlich bewusst, dass in Schottland Golf erfunden wurde? Ja. Und ist euch bewusst, dass die ganz schön viele Golfplätze noch haben? Ja. Das ist, glaube ich, vielen Menschen da draußen nicht bewusst. Ist euch bewusst, dass ich eine Platzreife im Golf habe? Nein. Deswegen finde ich auch die Geschichte so schön. Ich war ein bisschen, ich wusste nicht ganz, ob ihr das auch, ob ihr dem so viel abgewinnen können werdet wie ich, weil ich mich da in dem Thema sehr wohlfühle. Mhm. Das nur am Rande. Ich bin ziemlich fernab von Golf. Also, wie bitte? Ich bin relativ fernab von Golf. Ich habe irgendwann mal mit, keine Ahnung, ich glaube mal mit 12 oder so mal Golf in England bei irgendeinem Trip gespielt und das war es, glaube ich, außer Minigolf bis jetzt. Ich war sogar, als Student war ich mal eine Weile in Ansbach im Golfclub. So, da gab es relativ günstige Mitgliedsbeiträge für Studenten. Der feine Herr Baron. Und sehr schön. Dann wurde ich zu alt und dann konnte ich mir die günstige Mitgliedschaft, war dann plötzlich nicht mehr günstig und dann konnte ich es mir nicht mehr leisten. Seitdem spiele ich nicht mehr Golf. Es gibt kaum einen Sport, der so sehr variiert zwischen ultrareich und arm, weil du kannst ja im Prinzip, es gibt ja, was wir im Studium gespielt haben, war Cross-Golf. Genau, wo du halt in der Pampa auf Feldern einfach ein künstliches Loch halt quasi dir selber schaffst. Und es gibt auch relativ, also gerade in Schottland und in den USA gibt es auch ganz viele Golfplätze, wo du halt wirklich günstig sein kannst. Und dann gleichzeitig gibt es halt so den Starbucks Plus Golfclub, den halt man gemeinhin als Klischee im Kopf hat. Aha. Und die differenzieren sich dann natürlich durch den Eintritt, wo du dann, hat mir neulich jemand erzählt, ich glaube, dass meine Kollegin sogar war, dass ihr Papa für den Schüleraustausch damals in den USA, der hat irgendwie allein 6-stellig für den Golfbeitrag im Jahr gezahlt. Wow! Das ist ganz normal. Also in der Regel ist es so, dass du erstmal eine ordentliche Summe auf den Tisch legst, einfach mal so als Eintrittsgeld. Und dann hast du noch einen echt gehörigen Mitgliedsbeitrag. Das hängt ganz stark von den Plätzen ab, aber Lichtenau ist zum Beispiel hier in der Gegend einer der exklusiveren. Ich glaube, da legst du am Anfang irgendwas um die 10 bis 15k auf den Tisch erstmal und zahlst dann irgendwie nochmal so 5 bis 10 im Jahr irgendwie. Also das ist schon ordentlich. Es gibt auch günstigere, es gibt auch öffentliche und in den USA ist es ja sowieso nochmal ganz anders. Da ist es ja ein Breitensport. Ja. So, das ist ja wirklich ganz anders. Es gibt ja auch diese Abschlagplätze, Driving Ranges, trainiert abzuschlagen. Auch hier in Nürnberg im Umland gibt es ein, zwei. Echt? Irgendwie in Schwabach zum Beispiel gibt es einen und der Fürther Golfclub hat auch einen, glaube ich, das ist ein öffentlicher Club, da kannst du auch einfach so abschlagen, ohne dass du Mitglied irgendwo bist. Du darfst halt nicht auf den Platz. Aber um nochmal auf deine These zu kommen, mit dem Unterschied zwischen arm und reich, wie ist es mit Reitsport? Weil den kannst du extrem reich betreiben und wenn du sehr arm bist, und ich muss das jetzt einfach noch reinwerfen. Dann reitest du einfach auf einem Holzpferd. Richtig, es gibt nämlich das als... Ja, es gibt nämlich im Moment Das finde ich sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es ist. Ob es Schweden, Norwegen oder irgendwo war. Es ist im Moment so ein kleiner Hype um so eine bizarre Sportart. Und es ist so ein, ich weiß leider den passenden Namen nicht, so dieses Reiten, wo du so über Hindernisse springst mit dem Pferd. Springreiten? So Springreiten, aber ohne Pferd. Du hast einfach so ein Holzpferd an, sozusagen so umgeschnallt, halt wie so ein Steckenpferd eben, und springst dann aber selber einfach drüber. Meinst du das jetzt ernst oder beziehst du dich auf dieses eine YouTube-Video, wo sie diesen, es gibt so einen richtig, richtig berühmten Reitsport-Dressur-Kommentator? Da gibt's ein Video. Nee. Wo das sie, ist im Moment schon wirklich irgendwie okay. gerade zu machen. Wo sie die, aber, das müssen wir raussuchen, wo sie die Tonspur genommen haben von einer richtigen Wettkampfdressur, und daraufhin hat einer einfach ohne Pferd diese Dressur nachgetont. Und der steht so auf dem Acker und tanzt rum. Nee, ich glaube, er steht in einem richtigen Feld so abgesteckt und eingekreist, bei der richtigen Dressur. Ja. Und galoppiert dann so bup, mit so einem durchgestreckten Rücken und so einem Frack. Und auch super. Wieder wie bei Ritter der Kokosnuss. Ja, so ein bisschen. Und das Lustige ist halt auch die Tonspur. Das ist ein deutscher Kommentator, der sich völlig verausgabt und sich völlig darüber abfreut, wie dieses Pferd gerade sich verhält. Die haben auch ein sehr buntes Vokabular, das der hat an der Stelle. Ich finde es ja bemerkenswert, was für ein Vokabular da auf den Tisch kommt. Ich bin jetzt ja nicht der größte Fußballfan oder irgendwas. Und selbst da finde ich schon immer erstaunlich, welch Vokabular sich da so herausbreitet. Aber das ist ja nochmal wirklich eine Ebene höher. Also dann mal ganz kurz zwischenrein, wir haben hier noch so einen Engländer, der gerade auf dem Kran steht und Bälle ins Meer drischt. Back to und Maurice. Der rappt dann auch. Außerdem liest Maurice alles, was er über das Thema Golf finden kann. Magazine, Bücher, besonders aber Artikel über das wohl prestigeträchtigste Golfturnier der Welt, die British Open. Und da denkt er sich, hey, das kann doch eigentlich alles gar nicht so schwer sein. Immerhin, das ist immer ein schöner Satz. Immerhin hat er ja Talent in vielen Dingen. Sportlich ist er auch. Ich kann auch eine Planke absägen. Und dass es ihm an Engagement nicht mangelt, sollte mittlerweile auch klar sein. Der Entschluss steht also fest, Maurice will zu diesem Turnier. Benannte sich irgendwann später in Tiger Woods um. Ich kack halt komplett ab, wenn der irgendwie die British Open gewonnen hat. Ich weiß echt nicht, wie es ausgeht, aber ich ahne. Nach viel winterlichen Trainings fasst Maurice G. Flitcroft im Januar 1976 den Entschluss, bei dem Turnier mitzuspielen. Jawohl! Wie aber dort anmelden? Kann man da einfach hingehen oder muss man vorher vielleicht mal einen Brief schreiben? Oder 20.000 Pfund Eintrittsgebühr zahlen? Gute Idee, das mit dem Brief, denkt sich Maurice und schreibt drauf los. Und zwar einen Brief an den Golf-Fernsehansager Peter Ellis, von dem er ja immerhin auch schon zwei Bücher gelesen hat. Hey Peter, sag mal. Das ist so geil, wenn du eigentlich so überhaupt nicht weißt, wie du an das Thema rangehen sollst und dann einfach... Aber das ist ein bisschen wie der Sendung mit der Maus. Ich schreibe jetzt zum Christopher, wie ich ins Fernsehen komme. Wie ich Bundespräsident werde. Ja. Und er sagt mir das dann schon. Ich habe dem Christopher mal geschrieben, wie man Konfetti herstellt, wollte ich wissen. Und hast eine Antwort gekriegt? Mit Sicherheit. Ich habe einen, also die zählen tatsächlich die häufigsten Fragen und haben so ein Ranking. Und ich bekam aber einen riesen Umschlag vom WDR. Mit Konfetti. Mit Postern von Captain Blaubeer und der Sendung mit der Maus und von Lars dem Eisbären und Gummibärchen und einem herzlichen Dankeschreiben und so. Ich war völlig beeindruckt als Kind. Und Aufklebern. Kann man so leicht beeindrucken mit sowas. Ja, gut, aber das ist schon wirklich cool. Das war auch ein fettes Pack. Das ist ja gut. Genauso muss man es ja machen. Ja. Du musst, so bindest du ja deine Kinder schon ganz früh. Ja. Captain Blaubeer schaffst du jetzt noch? Ich schau dem aus. Ich hab's mal ohne Witz. Also, habt ihr die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen? Ja. Das ist ein Weltklasse-Buch. Ich bin da so oft weggedöst gedanklich. Das stimmt, da haben wir uns mal drüber unterhalten. Ich hab das meiner Tochter gekauft. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, dass meine Tochter irgendwann endlich in dem Alter war, wo ich ihr das Buch, das ich schon seit Jahren auf meiner Amazon-Wunschliste hatte, endlich vorlesen konnte. Und ich fand's ernüchternd. Ich habe das als Erwachsener gelesen und habe es genossen. Ja. Ich habe es damit ja auch als Erwachsener gelesen. Du hast es ja nicht genossen. Nee, ich aber nicht genossen. Ich mag auch abschweifende Dinge. Deswegen ist der Podcast hier auch so toll für dich. Wo wir schon beim Thema sind. Bing, bing, bing, bing, bing. Gerade lese ich meiner Tochter den Anhalter vor. Ja? Also sie versteht, wie alt ist die gerade? 7. Aber sie versteht halt fast nichts von der Story, von den Zusammenhängen, irgendwas. Und sie besteht aber trotzdem darauf, dass wir mal weiterlesen. Aber jetzt, wo ich das mit einem Abstand von, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gelesen habe, 5, 6, 7 Jahren mal wieder lesen, merke ich eigentlich, dass das so anders ist vom Schreibstil allein. Mhm. Der hat solche ellenlangen Sätze. Du würdest jedem Texter, jedem Schreiber würdest du die Dinge um die Ohren hauen und sagen, dass du kannst nicht so einen Wurmsatz schreiben. Das geht einfach nicht. Und er zieht das aber durch über Bücher hinweg und alle feiern es total. Aber das macht es auch sehr anstrengend zu lesen. Also es ist auch wirklich anstrengend vorzulesen und anstrengend dem zu folgen. Also ich kann mir so herrlich deine Frau vorstellen, wie sie irgendwie, die Lisa, die Tochter ist schon super. Also genervt ist sie nicht, aber sie nickt schon immer, wenn der Papa wieder vorliest und so und deine Frau sagt, der Papa freut sich doch, wenn du zuhörst. Ich weiß, du verstehst nicht. Oh Mann. Ja, so ist es. Und du hockst da mit großen Augen. Danke, dass du mir das auch noch zerstörst, Dominik. Damit bist du wieder ganz weit oben auf der Liste. Mal den Totenkopf wieder aus. Auf der Liste, wo nur ein Name draufsteht, bist du quasi an Stelle 1. Aber dann ist für mich wieder die Frage, funktioniert der Anhalter eigentlich auch wieder wie so ein, sagen wir mal, so ein Captain Blaubeer mit, das Wahlversprechen, wo er einem Wal Lebertran verspricht, wenn er ihn abschleppt bei Flaute, auch wenn er gar keinen Lebertran hat, aber mit jungen Walen kann man das ja machen. Und als Erwachsener denkst du dir, haha, Wahlversprechen, die Jungen fallen darauf rein, mega witzig. Und die Kinder finden es halt einfach lustig, dass der Wal veräppelt wird. Und dann sagt so, sag mal, spinnst du und danach das nie wieder macht. Ist nein, das dann nein, auch so ein Ding, nein, was nein. auf mehreren Ebenen funktioniert? Das funktioniert für Kinder überhaupt nicht. Also ich sag ja, ich frage sie hinterher, ob sie jetzt verstanden hat, was da passiert ist. Sie sagt mir unterwegs, Papa, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Okay. Ich erkläre sie hinterher nochmal. Und am nächsten Tag frage ich sie, und weiß das jetzt noch? Dann hat sie es wieder vergessen. Und trotzdem besteht sie abends wieder darauf, dass wir den Anhalter lesen. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wenn du halt Bürokratie kennst und sowas, dann wird das alles viel lustiger. Klar. Oder auch zum Beispiel, ich glaube einfach, der Comic Dilbert ist null lustig für jemanden, der noch nie in einem Büro oder was Büroartigem gearbeitet hat. Nicht, dass es irgendwie der beste Comic ever ist, aber... Achtung, ich versuche es jetzt rauszureißen. Gerne. Was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass man, keine Ahnung, gerade als Kind, du hast ja noch diese maßlose Geborgenheit und man möchte halt einfach sich wohlfühlen. Und ich glaube halt, wenn Papa was vorliest, dann ist das halt ja auch. Ja, aber ich würde ihr ja auch was anderes vorlesen. Buch also ich meine, ja, aber darum geht es ja nicht. Toll. Du kannst Vielleicht aber diese Freude, die du empfindest, das schwingt halt mit. Aber auf der anderen Seite, ich kenne es ja selber, dass es einem richtig das Herz zerreißt, wenn du jemandem dir sehr Wertvolles zeigst oder gibst und der appreciated das, um es wie du zu sagen, überhaupt nicht. Das sag ich? Sag ich das? Jo. Weißt du, was ich appreciate? Was denn? Den Maurice. Ja. Wenn die Geschichte weitergeht. Wo waren wir? Der Fernsehansager. Ja. Genau, der schreibt einen Brief. Komischerweise bleibt seine Anfrage unbeantwortet. Wahrscheinlich ist auch so eine fiktive Person, die einfach immer von lauter unterschiedlichen Leuten besetzt wird, die nur gleich heißen. nein. Schade. Doch Maurice findet die richtige Adresse dann letztendlich auch so heraus. Ohne Internet. In einem Buch, glaube ich sogar. Er muss sich an den Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews wenden. Ich weiß nicht, ist euch das ein Begriff? Nein. Der Royal, sehr alt eingesessen. Genau, der Royal and Ancient Golf Club, das Ancient hat es verraten, oder? You have me at Ancient. Spoiler! Der Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ist sowas wie der heilige Wächter über den Golfgral. Schließlich gibt es solche Turniere wie die British Open in der Regel in dieser Zeit und in dieser Gegend nicht einfach so für jedermann. Und Golf ist ja tendenziell ein eher überregulierter Sport. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Gelegenheit hattet, in ein Golf-Regelwerk zu blicken. Nein. Ein großer Spaß. Und der R&A, also ich werde das jetzt irgendwie abkürzen mit R&A oder R&A oder Royal and Ancient oder was auch immer. Ich glaube, ich habe sehr viele unterschiedliche Varianten davon in meinen Text eingebaut, aber das Ganze immer auszusprechen, dann sitzen wir ja morgen noch da. Ich habe Zeit. Wir werden auch so morgen noch da sitzen, glaube ich, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Der Royal and Ancient, der R&A, entscheidet, wer wo, wann, wie, mit wem abschlagen darf. Flitcroft besorgt sich also ein Anmeldeformular vom Royal and Ancient. Und schnell kommt er beim Ausfüllen ins Schleudern. Würde er jetzt sein Kreuzchen bei Amateur setzen, müsste er ein Handicap angeben. Und weil Flitcroft noch nie in seinem Leben einen Fuß auf einen Golfplatz gesetzt hat, hat er natürlich überhaupt keine Ahnung, wie hoch sein Handicap ist oder ob er überhaupt eins hat. Handicap ist doch, desto höher, desto schlechter bist du, oder? Nein, also es funktioniert so. Nee, ist schon richtig. Also es funktioniert so. Ein Handicap grundsätzlich wurde irgendwann mal eingeführt, um dass du wirklich auch, wenn du unterschiedlich, also du findest ja eigentlich nie einen Golfspielpartner, der genau dein Niveau hat, sodass es spannend ist, gegen den zu spielen, im Amateurbereich. Und du willst dich mit dem vielleicht noch unterhalten währenddessen. Du möchtest halt mit dem vielleicht dich sogar messen, ja. Mhm. Und deswegen gibt es das Handicap. Das Handicap fängt immer an bei 3x18, 54. Das heißt, du spielst auf einem 18-Loch-Platz und kriegst für jedes Loch quasi 3 Bonusschläge angerechnet. Also du darfst 3 Schläge mehr brauchen als jemand, der ein Handicap 0 hat. Ja, pro Loch. Und so kommst du auf 54 Schläge. Versteht ihr das? Hat man das verstanden? War das logisch? Ja. Genau. Und so kannst du dich jetzt, wenn du als Anfänger mit Handicap 54 spielst, mit einem messen, der ein Handicap von 5 hat, obwohl der viel, viel, viel besser ist als du, aber du kannst am Ende aus den Handicaps einen vergleichbaren Wert errechnen, sodass du gegen den tatsächlich spielen kannst. Ja. Also wir wetten jetzt 5 Euro um dieses Spiel und am Ende kann man es vergleichen. Wäre 5 nicht völlig bizarr? Das heißt ja, dass er bei 5 Löchern 2 Schläge braucht und bei allen anderen Hole-in-One schlägt. Nein. Ach, das geht immer auf diesen Paar, also auf dieses, wie viel du... Es geht immer um... Die Messung ist immer über Paar. Genau. Und Paar ist der Wert, den ein Profi quasi, also einer mit Handicap 0 für ein Loch braucht im Durchschnitt oder brauchen sollte. Kannst du auch ein negatives Handicap irgendwann haben? Nee, bei 0 ist dann Schluss. Bei 0 bist du dann ein Profi quasi oder hast dann quasi Handicap 0. Da hast du es runtergespielt. Mit Profis macht man es nicht. Okay, und Profis spielen dann einfach wieder untereinander. Genau. Verstanden. Die spielen unter sich. Und Paar ist so, das schwankt zwischen 3 und 5, je nachdem wie lang das Loch ist. Also ein Paar ist immer so gerechnet, dass du vom Abschlag zum Loch und dann quasi bis zum Loch kannst du mehrere Schläge haben und auf dem Grün, also die Fläche dann, wo du nicht mehr wirklich schlägst, sondern nur auf dem Paar puttest, da werden, glaube ich, immer noch 2 Schläge eingerechnet. Also ein Loch, wo du vom Abschlag schon aufs Grün schlagen kannst und dann putten, ist ein Paar 3 Loch. Okay. Und wenn du aber die Länge so lang ist, dass du dazwischen noch einen Schlag brauchst, ist ein Paar 4. Und wenn es ganz besonders lang ist, dann ist es ein Paar 5. Und jetzt 5 gibt es eigentlich gar nicht. Also 3 bis 5 ist üblich. Genau. Und im Schnitt hast du so, lasst mich nicht lügen, auf einer 18-Loch-Runde hast du um die 70 Paar quasi. Okay. Und wie weit musst du ungefähr schlagen, damit man sagt, ja, jetzt wäre es ein Paar mehr? Oh, das kann ich dir nicht so ganz genau sagen. Das ist auch so ein bisschen lochabhängig und geländeabhängig und manchmal geht es ein bisschen um die Kurve. Also ich meine, du schlägst ja mit einem Driver schlägt wahrscheinlich irgendwas um die 250 Yard, wenn er richtig, richtig weit wie schlägt. Wie viel sind das in Meter ungefähr? Jetzt erwischst du mich auf meinem schwachen Fuß gerade. Was sind das? Was ist ein Yard? Sind das nicht? Ich weiß es nicht. Es ist knapp ein Meter, glaube ich. Ich habe mir das doch angeguckt, warte mal. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Du guckst es gerade nach, ne? Ja. Ich glaube, es ist ein knapper Meter. Ein Yard. Und der Morris hat jetzt quasi geschrieben, dem Royal and Ancient Golf Club. Genau, der hat sich jetzt da angemeldet und weil er jetzt aber ja logischerweise bei Amateur sich nicht anmelden kann, weil er sein Handicap nicht weiß, kreuzt einfach mal Profi an. Kreuzt er sich bei Profi an. Und 250 Yards sind 228 Meter, also ein knapper, bisschen weniger als knapper Meter. Ja, da war ich nicht schlecht. Super. Gegen eine kleine Anmeldegebühr darf Maurice also als Profi zum Qualifier nach Formby. Kleine Gebühr ist tatsächlich relativ günstig, 30 Pfund, 20 Pfund irgendwie, also relativ günstig. Okay. Partystimmung bei der ganzen Familie, die komplett hinter ihrem Papa und dessen sportlichen Fähigkeiten steht. Der sich vielleicht so ein bisschen überschätzt noch. So viel wie der trainiert hat, kann er sicher mit den Typen aus dem Fernsehen mithalten. Aber Maurice kommen erst der Zweifel. Er spielt gut, da ist er sich sicher, aber er spielt nicht besonders konsistent. Und so quetscht er zwischen Job und Haushalt Trainings ein, wann immer es geht. Manchmal schleicht er sich schon um 4 Uhr morgens auf einen nahen Golfplatz, um 1 oder 2 Löcher zu spielen, bevor die ersten Mitglieder auftauchen. Da bräuchte so leuchtende Golfbälle. Gibt's auch, ja. Es gibt so da kannst du Knicklichter so reinstecken. Was? Ja, und dann kannst du im Dunkeln, es funktioniert nicht besonders gut. Aber okay. In diesem Moment hat er quasi zum ersten Mal einen richtigen Golfplatz betreten. Da hat er dann tatsächlich mal einen Golfplatz betreten. Allerdings bevor die Mitglieder kommen, weil die haben ihn dann vom Platz verjagt. Und dann hat er auf dem Rugbyfeld und Sandy Gaps weitergeübt, bis ihm tatsächlich die Finger geblutet haben. Kleine Frage, er war einfach nicht Mitglied dort, dass er da einfach so drauf gegangen ist? Oder? Nö, er war da nicht Mitglied. Ich weiß auch nicht, wann er tatsächlich mal auf die Idee gekommen wäre, vielleicht da Mitglied zu werden, aber es ist jetzt auch so seine vielen Jobwechsel und er ist jetzt auch nicht der Großverdiener in der Familie. Ich wollte gerade sagen, erstens finanziell und zweitens ist auch einfach mal die Frage, würden die ihn nehmen? das ist mal noch eine grundsätzliche Frage, aber ich glaube jetzt mal so die Einstiegshürde, wenn das Finanzielle geklärt ist, ist jetzt mal nicht so hoch in so einem Golfclub. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man da so Platzreifen schon gebraucht hat oder in der Zeit, in der Gegend. Gut, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du aus gewissem Hause stammen solltest oder eine gewisse Bildung haben solltest, wenn du in den Golfclub kommst, der selber wiederum sich sehr als gesellschaftlich und elitär sieht. Da weil es gibt garantiert so richtige Spielergolfplätze und wie du vorhin gesagt hast, so richtige Standesdünkel-Golfplätze. Da gibt es schon ganz unterschiedlich. Aber in der Gegend, in der, ich meine, er ist jetzt wirklich am Arsch der Welt, und in dem Kaff, ich meine, da gibt es in der Nähe 3 Golfplätze. Oh. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es da nicht auch eine gewisse Auswahl und eine gewisse Varianz gäbe. Na gut. Von dem einen wird er dann morgens vertrieben, wenn die Mitglieder kommen und auf dem anderen puttet er dann abends noch im Schein einer nahen Straßenlaterne, so, dass er noch ein bisschen üben kann. So verstreichen insgesamt 4 Monate, bis endlich der Tag des Qualifier-Turniers anbricht. Maurice ist aufgeregt, aber er hält keinen Zweifel daran, dass er zusammen mit den besten Golfspielern der Welt in die British Open vorrücken wird. Also Qualifier, logischerweise ein Turnier vor dem Turnier. Und jetzt so, könnten wir so einen Cliffhanger einbauen. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, zahlen Sie jetzt Geld. Gute Idee eigentlich. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Wie viel Geld habt ihr einstecken, Jungs? Okay, ich verrate es euch auch so. Du kennst mich, ich habe nie Bargeld. Das stimmt. Maurice reist 2 Tage vor dem Turnier an und quartiert sich bei seinem Bruder ein. Einen Tag vor dem Turnier macht er sich dann auf, den Golfplatz zu besichtigen und seine Strategie zu planen. England wird an diesen Tagen von einer extremen, wenn nicht der extremsten Hitzewelle bis dato heimgesucht. Die Temperaturen klettern auf bis zu 36 Grad. Das ist, glaube ich, für so den handelsüblichen Engländer ist das ordentlich. Ganz schön extrem. Davon lässt sich Maurice aber mit seinem roten Safari-Hut nicht abhalten. Ein roter Safari-Hut, sehr gut. Er untersucht jeden Grashalm, jeden Bunker, jeden Busch auf dem Platz. Er notiert sich, von wo er am besten mit seinem Lieblingsschläger, dem 4er Holz, zum Grün schlagen kann. Und er werkelt insgesamt an einer wasserdichten Strategie für den folgenden Turniertag. Kannst du mir kurz erklären, was ein 4er Holz ist? Warum 4 und warum benutzt man Holz? Soll ich das jetzt schon einschieben? Oder? Ja, okay. Also, besser passt. Machen wir mal ganz kurze Schlägerkunde. Es gibt im Grunde, sagen wir mal grob, 4 Arten von Schlägern. Also der Putter ist relativ klar, den nimmst du auf dem Grün, wenn du den Ball nur noch so ein bisschen hinschubst. Genau, ja, das ist sozusagen das Ding, was du beim Minigolf hast. Genau, da hebt der Ball nicht ab. So, das ist der Putter. So, das ist so eine Kategorie. Da gibt es eigentlich auch nur einen. Dann gibt es ganz kurze Eisen. Das sind so, die benutzt man für schwierige Schläge aus schwierigem Gelände raus, aus hohem Gras, aus dem Bunker. Das sind die Wedges oder auch für kurze Schläge aufs Grün. Warum sagt man kurz? Kurz, weil der Ball nicht weit fliegt. Also das Eisen hat eine so schräg gestellte Schlagfläche, dass du sehr tief unter den Ball kommst. Weil fliegt da wahnsinnig hoch, aber nicht sehr weit. Also deutlich über 45 Grad. Also ja, noch größer. Das ist so ein bisschen so, du musst es vorstellen, du schaufelst richtig von hinten unter den Ball und hebst ihn raus. Das ist natürlich gut, wenn du in einem Sandbunker bist, dass du richtig, da schlägst du auch nicht direkt auf den Ball, sondern du gräbst so richtig so eine Wurst Sand mit raus, ja, und haust unter den Ball und schaufelst ihn so raus. So, das magst du, wenn das Gelände schwierig ist oder wenn du halt nicht sehr weit schlagen willst. Das sind die Wedges. Da gibt es den Sand Wedge und den Pitching Wedge. So, je nach Gelände gibt es dann noch leichte Abstufungen in der Schlagfläche. Und also das führt jetzt zu weit, aber das ist so ein ganz, ganz kurzes Eisen. Und Eisen gibt es dann von kurz bis lang. So, das sind die Nummern. Also ein 9er Eisen ist so schräg gestellt, dass er hoch, aber nicht sehr weit fliegt. Ein 8er Eisen ist ein bisschen weniger schräg gestellt, dass er ein bisschen weniger hoch fliegt und so weiter bis zum Eisen 1, also bis zum 1er Eisen. Der fliegt relativ flach und relativ weit. Ja, kann man sich vorstellen, ja? Das ist einfach nur die Neigung der Schlagfläche. Aber wäre es nicht, ich stelle mir jetzt gerade nur so eine Flugbahn vor, wäre die eigentlich nicht optimal, wenn die 45 Grad fliegt? Es kommt darauf an, was für dich optimal ist, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, dass du kürzere Löcher hast und längere Löcher, gerade wenn du irgendwie, ja, wie viel Yard du überbrücken musst, weil manchmal, du hast es im Gefühl, wie viel Yard welcher Schläger, weil du eine gewisse Konsistenz in einem Abschlag hast genau, und dann kannst du am besten, das ist highly specified. Und auch eine gewisse Flughöhe erreichst du auch mit so einem 1er Eisen. Es ist jetzt nicht so, dass der komplett knapp über dem Boden schrammt, sondern der fliegt, ob das jetzt 45 Grad sind, würde ich jetzt mal anzweifeln, aber er fliegt dann schon auch hoch von deinem Schlag ab. Du musst es dir so vorstellen, wie es ist halt ein Spezialwerkzeug für jede Länge. Ja, du könntest eigentlich mit einem Schläger alles machen, was du beim Golf machst, aber die Profis haben halt für jeden einzelnen Schlag. Das wird auch, sehr schwierig. Und die Schläger sind auch sehr, sehr unterschiedlich leicht zu spielen. Also ein 9er Eisen ist ein super Anfängerschläger. Damit kriegst du relativ schnell das Gefühl raus, wie so ein Ball fliegt. Ein 1er Eisen habe ich in den 2-3 Jahren, in denen ich Golf gespielt habe, nie beherrscht. So. Okay. Gar nicht, das ist eine Katastrophe. So ein, also so ein eigentlich langes sind die hohen Nummern tendenziell einfacher zu beherrschen erstmal. Die hohen Nummern, genau, das sind die kurzen, die sind eigentlich einfacher. Mhm. Und dann gibt es noch die Hölzer, die kommen dann noch quasi für die Distanzen, die noch weiter gehen müssen, kommen dann noch Hölzer, wobei sich das ein bisschen überlappt. Also ein 5er Holz und ein 1er Eisen, da kommst du wahrscheinlich mit dem 1er Eisen, wenn es beherrscht, weiter als mit dem 5er Holz. Das, also Holz schreibt tatsächlich weiter. Holz als Eisen. Ist grundsätzlich von der Terminologie her, also erstmal ist es ein Schläger mit relativ massivem Korpus hinter der Schlagfläche, also dass du einfach viel mehr Impact auf diesen Ball kriegst. Ja? Früher waren die tatsächlich aus Holz, sind sie heutzutage nicht mehr, die sind irgendwie aus, keine Ahnung was, irgendeinem Verbundmaterial, ich weiß es nicht, aber nicht mehr aus. Ich habe tatsächlich noch ein Dreierholz aus Holz drüben im Keller stehen. Das ist aber relativ selten, dass jemand wirklich mit einem Holzschläger spielt. Und da ist es auch so, also ein 5er Holz schlägt nicht so weit, ein 4er Holz schlägt ein bisschen weiter, ein 3er Holz noch weiter, 2er Holz, 1er Holz und so weiter. Und 1er und 2er Holz, das sind so mehr oder weniger die Abschlaghölzer, mit denen du richtig, richtig weit dreschen kannst. Das sind dann die Driver, das nennt man, also so nennt man den Abschlag oder den Schlag ist der Drive. Und die nimmt man so weil die relativ schwer zu spielen sind, dann kriegst du den Ball, der zum Beispiel auf dem Boden liegt, kriegst du damit überhaupt nicht getroffen richtig, ja, weil du da so tief unter den Ball aufkommen musst. Du musst ihn in der Mitte von der Schlagfläche erwischen, damit er wirklich losfliegt. Das kannst du eigentlich nur von dem Tee spielen, also von diesem kleinen Plastikding, wo du den Ball drauflegst. Aber vom Tee darfst du natürlich nicht überall spielen, sondern nur beim Abschlag. Also nur beim Abschlag steckst du deinen Ball auf so ein Ding drauf und da kommst du dann auch mit so einem Schläger drunter. Der Dominik nickt immer schön. Wenn Sie, genau, ist schön zu wissen. Wenn Sie jetzt eingeschlafen sind, ich mache jetzt ein lautes Geräusch, dass Sie wieder aufwachen. So. Das ist das Gegenteil vom Einschlafen-Podcast. Ja. So. Ja. Also, sein Lieblingsschläger ist das 4er Holz. Okay. Dazu noch eins. Ich habe jetzt gerade erklärt, die Hölzer, die nimmt man dann eher so vom Tee am Abschlag. Je höher die Zahl beim Holz wird, desto eher kannst du den dann auch mal von einem guten Rasengelände nehmen. Von einem Fairway, also das ist die Fläche, wo das Gras sehr kurz ist und der Ball sehr weit oben aufliegt und nicht von irgendwie was behindert wird. Also das schöne, grüne, satte Gras, das zum Grün hinführt, da kannst du auch mal mit dem Dreierholz vom Fairway ohne einen Tee spielen. Ja? Ach, deswegen willst du im Golf auch so einen extrem gepflegten Rasen haben, weil du willst, dass der Ball wie fast ein bisschen auf dem Rasen schwebt. Ganz genau. Dass du drunter kommst. Ah! Da sagt mir noch einer, hier lernt niemand was. Wieder was gelernt. Genau. So. Jetzt habe ich meine Stelle im Text verloren. Abschluss der Golfkunde. Maurice, der sappt also jetzt bei dieser Höllenhitze über den Platz und schaut sich echt jedes Grashalm an. Er fühlt sich wie ein echter Pro und seine Nichte, die ihn begleitet, langweilt sich fast zu Tode. Nach 2,5 Löchern, es ist fast Mittag, verlässt ihn jedoch die Lust und er beschließt einfach am nächsten Tag, sich auf seinen Instinkt zu verlassen. Also dafür, dass er sich nachts auf Plätze schleicht, hat er jetzt plötzlich keinen Bock mehr. Habe ich mir auch gedacht. So, da wobei bei der Hitze. Plötzlich die Motivation ganz schön nach. Nach einem kleinen Eklat bei Maurices allererstem Besuch in einem Golf-Clubhaus, er hatte seinen Hut nicht abgenommen und seine Nichte mit in eine Mans-Only-Bar genommen. Guter Anfang. Nutzt er den Rest des Tages, um an seinem stets nach links ziehenden Abschlag zu arbeiten. Er nennt ihn den Wrecking-Shot, also den Abrissschuss. Bis die Sonne an jedem Tag untergeht, hat er aber keine Lösung für seinen Abrissschuss gefunden. An jenem Abend schläft er auf Seite 1 eines Golfregelbuchs ein. Oh. Also er geht abends noch nach Hause und denkt sich, oh, vielleicht wäre es auch ganz gut, die Regeln zu kennen. Und dann ist er bei Seite 1 eingegangen. Er hat schon ein paar Bücher gelesen vorher, das muss man ihm zugutehalten, aber es ist tatsächlich so, dass er sich kurz vorher nochmal so ein bisschen hinterfragt und denkt, naja, vielleicht, ich möchte ja jetzt auch nicht bestraft werden beim Turnier. Golf, haben wir ja schon festgestellt, ist sehr, sehr reguliert. Da kriegst du sehr schnell Strafpunkte, wenn du irgendwie falsch grüßt. Ich finde es auch geil, dass er einen Monat Zeit hat und da am Vorabend auf die Idee kommt, dass er mal die Regeln lesen kann. Am nächsten Tag um 4:30 geht Maurice wieder nach draußen, um sich weiter seinem Wrecking-Shot zu widmen. Aber mit dem Driver will es einfach nicht klappen. Also beschließt er, den Driver nicht mit zum Turnier zu nehmen. Doch auch mit seinem Zweierholz hat er das Abrissproblem. jetzt habe ich euch das schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist kein Wunder, denn jeder halbwegs erfahrene Golfer hätte ihm sagen können, dass der Driver und ein Zweierholz fast ein und dasselbe sind. Also Einzerholz, Zweierholz. Da kommt er einfach nicht klar. Da ist jetzt kein großer Unterschied mehr. Netz 1. Genau, das ist auch sauschwer. Ich weiß nicht, hast du das mal versucht? Du hast vorhin immer so genickt, als hättest du auch schon mal die Erfahrung gemacht. Nö, ich hab in der Tat, der Michael Schmidt, schöne Grüße, ist wie ich ein großer Sportfan und hat mich auch fürs Golfspielen, ich bin ja ein Passivsportler meistens, bis auf Joggen und hab tatsächlich Augusta und Masters und so geguckt eine Zeit lang. Und wann immer ich Zeit habe, schaue ich mal ab und an rein. Wow, okay. Aber... ja, aber in dem Maße, in dem du schnell Glücksgefühle mit einem 9er Eisen hast, in dem Maße beißt du dir echt die Zähne an so einem Driver aus. Mhm. Das ist am Anfang echt lange, lange, lange, lange frustrierend. Das findet Maurice auch jetzt auf die harte Tour raus und er beschließt auch das Zweierholz dann an dem Tag im Wagen zu lassen und sich einfach nur auf seinen Lieblingsschläger zu konzentrieren, das Viererholz. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee, das machen tatsächlich Profis auch, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, an einem Tag läuft es mit einem Schläger nicht, da du so die Wahl hast, ja, an so einem großen Sortiment an Schlägern und ob du jetzt ein Fünferholz oder ein Einser Eisen zum Abschlagen nimmst, kannst du auch einfach mal einen Schläger einfach daheim lassen. Im Prinzip wie in der Physik, du kannst ja auch variieren, also je mehr Kraft du reinsteckst oder halt deine Technik dann variierst. Das ist auch die Frage, ja, schlage ich jetzt lieber einen riskanten 200-Yard-Schlag oder einen sicheren 180-Yard-Schlag? So, was ist die cleverere Strategie? So, ja, das kommt ja auch noch dazu. Darfst du beliebig viele Schläger mit auf den Platz nehmen? Nee, es gibt eine Obergrenze, aber die habe ich jetzt auch nicht parat. Die sind auch nicht so relevant. Ich weiß auch nicht, ich habe in seiner Biografie nicht gelesen, wann er irgendwann noch weitere Schläger gekauft hat. Am Anfang hat er sich ja nur ein halbes Schlägerset gekauft. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile ein ganzes hat. Auf dem Weg zum Tee-Off, das ist so quasi das Losspielen an dem Turnier, so seine Antrittszeit, verfährt er sich heillos. Oh Gott, der Arme. So, er hatte am Tag vorher seine Nichte dabei, die ihm den Weg gewiesen hat, aber die hat er jetzt nicht mitgenommen und er hat auch nicht aufgepasst, weil er so aufgeregt war und jetzt verfährt er sich. Und so hetzt er nur Minuten vor dem ersten Abschlag auf den Clubparkplatz. Eilig stürmt er in den Pro-Shop, um noch einige Bälle zu kaufen und einen Caddy zu organisieren. Entschuldigung, warte eine Sekunde, ich muss so schnell einen Ball kaufen. Sekunde, ich bin gleich, Sekunde. Hat jemand einen Schläger für mich? Entschuldigung, hat jemand einen Schläger für mich? Ja, ich nehme Putter, ist okay, ich fange mit dem Putter an. Ja, ich bin wirklich Profi. Ja, genau, ich bin wirklich Profi. Ich hab's angekreuzt, es steht in einem Formular. Dann flitzt er zurück zum Auto, wo er ein paar hochgezogene Augenbrauen erntet, weil er seine Golfschuhe auf dem Parkplatz anzieht. Also das ist auch so ein absolutes No-Go, wie viele komische Dinge in dem Golfclub. Okay. Hast du sie vorher schon an? Oder was ist? Nee, es gibt Umkleiden dafür. Okay. Die auf dem Parkplatz anzuziehen, so, das macht man einfach nicht. So, dann wirft er noch schnell sein Zweierholz in den Kofferraum und spurtet los in Richtung Tee. Komplett durchgeschwitzt kommt Maurice am ersten Abschlag an, wo die beiden erfahrenen Golf-Pros Jim Howard und Davey Roberts, die ihm als Spielpartner zugewiesen sind, bereits warten. Ich halt gerade mega zu ihm. Ich bin gerade mega gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Das ist schön. Ich will es unbedingt wissen. Weißt du was? Ich werde es dir einfach erzählen. Yeah! Und dann scheiterte er sofort. Naja, erstmal erntet er noch ein paar weitere schräge Blicke für sein Outfit. Vor allem sein zerknitterter Anglerhut und seine Plastikgolfschuhe, die eigentlich für den Winter gedacht sind, entsprechen nicht gerade den aktuellen Modestandards. Plastik. Es fällt bloß auf, dass er so einen riesigen Sombrero aufhat die ganze Zeit. Aber damit ist er der Einzige, der Hitze standhält. Und dann am Schluss als Einziger, weil alle anderen irgendwann in Ohnmacht fallen bei dem Wetter, als einziges Turnier überhaupt beendet. Er dann einfach den Schweiß aus seinen Schuhen trinkt. So. und überlebt. Nein, es tut mir leid. So ein Fremenanzug. Ja. Also, wir stehen am ersten Abschlag. Der Ansager schüttelt Maurice die Hand, nimmt das Mikro auf und verkündet: Am Tee, Clublos, Maurice Flitcroft. Höflicher Applaus. Maurice wendet sich zu seinem Caddy. Das Viererholz bitte. Der Caddy ist verwirrt. Da ist keines. Sie haben einen Driver und ein Zweierholz. Oh nein. Shit. Nein. Seine Spielpartner werfen sich verstohlene Blicke zu. Also ist klar, was passiert ist, ne? Er hat versehentlich den falschen Schläger ins Auto geworfen. Oh Mann, oh nein. Maurice schiebt die aufkeimende Panik beiseite und antwortet: Natürlich, das Zweierholz, bitte. That's the spirit. What I said. Er geht auf alle Viere, legt sich seinen nagelneuen Ball aufs Tee und schickt sich an, seinen ersten Abschlag als Profigolfer zu machen. Gott, die Spannung ist zum Bersten. Wir können die Luft gerade schneiden. Echt? Und ihr fragt nicht nach, warum auf alle Viere geht? Das finde ich faszinierend. Ich habe halt gedacht, der schaut sich so irgendwie den Rasen und Gibt den Horizont an. Klassisch Caddyshack. Das macht man kurz vorm Loch, um zu sehen, wie die Halme, in welche Richtung und so weiter. Ja. Beim Abschlag hast du den Ball auf dem Tee, das ist völlig wurscht. Aber er möchte es unbedingt richtig machen. Ja? Er ist sehr bedacht. Er ist voll. Wie geil das auch ist, so ein, ich habe das ein paar Mal im Fernsehen gesehen, jetzt muss ich das auch so machen. Was glaubt ihr passiert jetzt? Okay, der Klassiker ist, dass er den ersten. Entweder völlig vergeigt oder ein Hole in One. Nein, der Klassiker ist, dass er den ersten völlig vergeigt. Ja. Später auf die Situation angesprochen, wird Jim Howard diese Sekunden wie folgt beschreiben: Nachdem er seinen Schläger hielt, als wolle er jemanden damit erschlagen, riss Flitcroft das Ding auf geradem Weg in die Höhe, dann senkrecht nach unten und der Ball bewegte sich präzise 4 Fuß nach vorne. Nein! Oh! Also einen starken Meter. Oh. Flitcroft wird später sagen, es war kein totales Desaster. Er hätte auch komplett gerade in die Luft fliegen und einen der Offiziellen am Kopf treffen können. Richtige Einstellung, verdammt nochmal. Richtige Einstellung. Ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Maurices zweiter Schlag befördert den Ball weit nach draußen ins Rough. Rough ist quasi das Gelände neben dem schönen, kurzgeschorenen Gras, da wo es dann sehr, sehr lang wird. Es gibt dazwischen noch das Semi-Rough, da geht's noch, und dann das Rough, das ist schon sehr unwegsam. Der dritte in einen Bunker, der vierte wieder raus, der fünfte aufs Grün und Nummer 6 und 7 braucht Maurice zum Putten. Drei über Paar könnte schlechter laufen. Also 3 über Paar ist tatsächlich genau das, was ein Anfänger auf so einem Loch normalerweise einfach braucht. Oh Mann, der Arme. Seine Spielpartner müssen schon am ersten Loch einiges an Geduld aufbringen. Quasi vom Abschlag weg ist ihnen klar, dass hier etwas faul ist. Robert, clevere Bürschchen. Robert schickt noch vor Ende des ersten Lochs seine Frau, die für ihn den Caddy macht, zum Clubhaus, um einen Offiziellen vom R&A zu holen. Der eilt herbei, ist aber machtlos. Es gibt keine Regeln gegen schlechtes Golfen. Ach, wie schön. Also setzt Maurice sein Spiel munter fort. Der Auftakt 7 folgt eine 5 und eine 6. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft gar nicht mal so mies. Das Schöne ist, ist das jetzt gerade so der schlechteste Golfer aller Zeiten in einem Turnier? Wir werden es erfahren. 5, 6, gar nicht mies. Die nachfolgende 12 hingegen schon. Boah, 12. Wie viel darfst du denn maximal? Das gibt keine Obergrenze. So, echt? 12 ist aber schon echt. Weil beim Minigolf ist ja irgendwann Schluss, oder? Ja, aber beim Profigolf ist das nicht. Kann man nicht vergleichen. Story of my life. Nein. Aber, also ich meine, ich habe auch schon auf ein paar 5, 12 Schläge gebraucht, aber gut. Du bist auch kein Profi. Ich habe mich auch nicht als Profi angemeldet irgendwo. Da war kein Formular mit der Möglichkeit, es anzukreuzen. Langsam fängt sich der Spielbetrieb auf dem ganzen Platz an zu stauen, weil die nachrückenden Flights ein klein bisschen schneller spielen als das Flitcroft-Shit. Trio. Also normalerweise bei so einem Turnier, ich glaube, das ist so nach halben Stunden getaktet. Also du hast immer so Dreierteams, manchmal auch Vierer, manchmal Zweier, aber ich glaube, bei so Turnieren sind es meistens Dreierteams, die dann starten und die nächsten starten irgendwie eine halbe Stunde später oder 20 Minuten später, wahrscheinlich auch unterschiedlich. Und dann kann es dir durchaus passieren, wenn einer sehr langsam und die anderen sehr schnell ist, dass es so einen kleinen Stau gibt. Kleine Frage, spielst du immer Ball, Ball, Ball oder eine Person darf so lange schlagen, bis er ankommt? Nee, die Dreier spielen immer so, dass der am weitesten vom Loch weg ist, der darf immer dann schlagen. Also du schlägst, bang, bang, bang, und wer dann am weitesten vom Loch weg ist, der macht weiter. Und wenn er dann immer noch der weiteste ist, dann macht er weiter, so bis der nächste dann. Und laufen da immer alle mit? Ja. Du läufst normalerweise immer auf, bis der schlägt, an seinem Ball ist, dann wartest du, dann schlägt der und dann läufst du gemeinsam weiter auf der Höhe zum nächsten Ball und so weiter. So, dass du theoretisch am Schluss dich am Green triffst, wenn alle ungefähr gleich stark spielen. Es geht am Green genauso weiter. Auch am Green ist es so, es puttet der am weitesten vom Loch weg, deswegen haben die auch immer diese Marken. Ja? Wenn dann einer ganz nah im Loch ist, aber nicht drin, dann muss er korrekterweise seinen Ball aufnehmen, die Stelle markieren, wo der Ball lag, und dann darf der Nächste, der am weitesten weg ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du den Ball liegen lässt. Okay. Genau, nee, dann gibt es so Höflichkeiten, dass man dann natürlich, wenn einer direkt vom Loch ist, dann sagen die anderen beiden, ja, okay, spiel weiter. Aber die korrekte Etikette ist, dass immer der am weitesten weg ist. Was in den Regeln stehen würde? Das steht in den Regeln. Ganz sicher. Ich guck mal, ob ich mein Regelbuch noch finde. A nice read. Es war nicht lustig damals, wird sich Tim Howard vermutlich bis ans Ende seiner Tage an diese Runde Golf erinnern. Vielleicht meint er damit aber auch nur den einen Schlag, mit dem Flitcroft seinen Ball aus dem Bunker drischt und Howard nur um Haaresbreite verfehlt. Auf Loch 14 erreicht Maurices noch junge Karriere seinen Höhepunkt. Er spielt ein Paar auf einem Par-4-Loch. Hm. Maurice beendet die erste Vorrunde zur 105. Ausgabe dieses prestigeträchtigen Golfturniers mit einem bis heute bestehenden Guinness-Rekord. Er benötigt 121 Schläge, also 49 über Par. Ups. Ist für einen Anfänger super, für einen Profi nicht so gut. Mhm. 49 über Par ist echt richtig mies. Soweit ist zumindest die Schätzung. Flitcrofts Mitspieler haben beim Zählen auf ein paar Löchern einfach den Überblick verloren. Aber eine kleine Frage, um es jetzt wieder drauf zurückzuführen. Das heißt, er hätte jetzt, wenn man das als Referenz nimmt, ein Handicap von 49. Es wird nicht, ja. Wenn das jetzt die neue Referenz wäre, dann hätte er ein Handicap von 49. Okay. Soweit hast du es richtig verstanden. Genau. Mhm. Es ist nicht so, dass du dein Handicap bei Turnieren 1-1 runterspielst, ja, aber so ähnlich funktioniert es. Mhm. Andere Spieler des Turniers waren so sauer, dass sie ihr Eintrittsgeld zurückverlangten. Mit Erfolg. Wow. Weil die so lange dann staunen mussten. Und ich glaube auch, dass seine Mitspieler an dem Turnier echt schlecht abgeschnitten haben. Also die direkt in seinem Team waren. Völlig irritiert. Sich so über ihn ärgern und auch keinen Spielfluss, da kommt ja kein Spielfluss auf, wenn du dauernd auf einen warten musst. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände, wenn sich die anderen drüber mokiert hätten oder ihn ausgelacht hätten oder wenn sie halt genervt sind, wie hier in dem Fall. Jetzt ist es aber so, ein Qualifier besteht aus 2 Runden. Also es wird dann immer das Ergebnis zusammengezählt und dann siehst du, wer den Cut macht. Also daher kommt es her, den Cut machen. Also wer dann über einer gewissen Zahl an Schlägen über Paar ist, der kommt dann weiter ins richtige Turnier. Ach, drunter ist, oder? Drunter. Habe ich drüber gesagt. Drunter, ja. Und, ich habe mir jetzt die Tabelle vorgestellt, deswegen meinte ich drüber. Und deswegen ist er der Einzige, der ins Finale darf. Moment. Die Tabelle ist verkehrt rumgemacht. Nein! Maurice rechnet aus, dass er, um an den Open noch teilnehmen zu können, am nächsten Tag eine 23er Runde würde spielen müssen. Mhm. Also mindestens 13 Löcher mit einem Schlag beenden. Könnte schwer werden. Ich hoffe, ihr schafft es. Ich hoffe es wirklich von Herzen. Es wäre schon wirklich sehr Maurice, wenn er einfach sagen würde, klar, kein Problem. Ja. Nee, er erklärt spontan gegenüber einem R&A-Offiziellen, dass er aus dem 1976er Open aussteigt. Auftritt Keith McKenzie. Keith McKenzie ist ein ziemlich hohes Tier im Royal and Ancient. Er ist Secretary. Ich weiß nicht, wie man das an der Stelle dann am besten übersetzen würde, aber er ist ziemlich weit oben im Verein. Als Vorstand oder Leiter oder whatever von einem Traditionsclub wie dem R&A ist McKenzie absolut nicht erfreut über den Auftritt von Herrn Flitcroft. Er fühlt sich quasi persönlich auf den Schlips getreten und findet, dass sein Verein ziemlich vorgeführt wurde. Erst wenige Jahre zuvor hatte McKenzie den alten Glanz der British Open wiederhergestellt, der von den großen US-Turnieren bedroht worden war. Er hatte das sinkende Schiff quasi in einen glänzenden 5-Sterne-Luxusdampfer verwandelt. Und dann kam Maurice. McKenzie war also gut für das Turnier, menschlich aber eher schwierig. Er hatte so seine ganz eigenen Macken und Ideen und die setzte er mit eiserner Faust durch. Da fliegt schon mal ein japanischer Fotograf vom Platz, weil er das Pressebriefing nicht richtig versteht und den Spielern auf dem Fairway versehentlich etwas zu nahe kommt. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass jemand wie McKenzie und jemand wie Flitcroft so gut zusammenpassen wie Tom und Jerry, Dagobert Duck und Klaas Kleber, Batman, Joker, ich weiß nicht, ich fand vielleicht noch ein paar weitere Beispiele ein. Als jemand McKenzie die Neuigkeiten zuflüstert, entgleisen ihm die Gesichtszüge, also er war nicht an dem Turnier anwesend, man hat es ihm dann erzählt, entgleisen ihm die Gesichtszüge und er erstarrt. Nach einer langen Pause antwortet er, machen Sie ein paar Anrufe. Das sollte nicht so wild sein, solange wir es aus der Presse raushalten können. Vergiss es. Mal ganz ehrlich, jeder will es sehen, dass der Typ weiter spielt. Ungefähr zu dieser Sekunde sitzt Maurice Flitcroft Zigarren rauchend und Brandy trinkend mit einem Reporter im Clubhaus von Formby. Yeah. In der Bar, aus der er einen Tag zuvor beinahe rausgeflogen wäre. Er erklärt dem mehr als interessierten Reporter unter anderem, wie sehr ihm seine beiden Spielpartner leid täten, die wegen ihm beide ebenfalls unterirdisch schlechte Runden gespielt haben. Aber das ist echt nett von ihm, finde ich. Und damit nicht in die eigentlichen Open schafften. Also er hat ihn tatsächlich das Turnier komplett versagt. Ja, Während Maurice und der Reporter da so sitzen und quatschen, ist ein ganzes Rudel weiterer Pressefuzis bereits auf dem Weg nach Formby. Die Geier kreisen. Maurice steht plötzlich voll im Rampenlicht und gibt bereitwillig Interviews und posiert auf dem Platz für die Fotografen. Das Aufsehen ist so groß, dass sich der Veranstalter gezwungen sieht, spontan eine Pressekonferenz einzuberufen. Natürlich, mega gut. Und auch da gibt Maurice bereitwillig Auskunft über die Umstände, die dazu führten, dass seine Punktzahl nicht sein tatsächliches Können widerspiegelt. Oh. Er kommt nicht mit der Wahrheit rum, quasi. Ich war spät dran, ich konnte mich nicht aufwärmen, hockte sehr unter der Hitze, einem Hexenschuss, einer Bindegewebsentzündung. Aber er wolle. Alles gleichzeitig. Aber er wolle hier keine Ausflüchte machen. Ja. Das eigentliche Problem war nämlich, dass er sein Viererholz im Wagen gelassen hat. Ich bin ein Experte mit dem Viererholz. Mit einer tödlichen Präzision. Seine Worte waren deadly accurate. Oh, schön. Und sein Hund Bo und die damit verbundenen Probleme mit dem Annäherungsschlägen kommen ebenfalls zur Sprache. Ja. Er generiert Hype. Ey, ich wollte gerade sagen, was für eine geile Story. Also er steht quasi komplett hinter seiner Leistung. Mega gut. Die Schlagzeilen am nächsten Tag gelten ganz unserem lieben Maurice. Natürlich, mal ganz ehrlich, wie spannend ist es, wenn da so crazy Zeug passiert an einem Golfturnier? Genau. Golf-Fan wie Jack Nicklaus, ich meine, das ist ja auch außerhalb von Golfkreisen ein bekannter Name, sind an diesem Tag nur eine Randnotiz. Auch Flitcrofts Mutter ist nicht vor Reportern sicher. Auf die Rekordleistung von Maurice angesprochen, sagt sie, heißt das, er hat gewonnen? Es ist schön. Und als der Reporter sie korrigiert, antwortet sie, naja, alle müssen schließlich irgendwo anfangen, oder? Also, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen Vorgeschmack so, oder ein bisschen Geschmack, wo er seine Einstellung zum Leben her hat. Ja, so. Die passen irgendwie gut zusammen. Ja. Flitcroft sieht es nämlich komplett genauso. Er hat Blut geleckt, er will wiederkommen, er will allen beweisen, dass mehr in ihm steckt. Er will wieder zu den Open. Mackenzie, der erfolglos versuchte, noch am Abend des unsäglichen Qualifiers ein Presseembargo durchzusetzen, ist außer sich. Vergiss es. Oh Mann, ist das schön. Seine British Open waren besudelt worden. In seinem Kopf echot Flitcrofts letzter Satz der Pressekonferenz. I'll see you next year, fellas. Du musst diesen Hype ja mitnehmen. Du kannst dir fast nicht Nein sagen. Oh ja, doch. Gerade so der alte englische Adel, der legt keinen Wert auf diese Art von Publicity. Genau. Natürlich ist nur die Frage, wie dann die Zeitung noch über sie schreiben. Und wenn er das braucht, irgendwie Sachen Sponsoren und sowas, dann ist natürlich eine Frage. Wenn die darauf nicht angewiesen sind, klar, kann es aussetzen. Das ist halt genau das, dass diese ganzen Klatschpresse-Dinger, das ist halt nicht die Coverage, die sie haben wollen. Das altehrwürdige Golf-Magazin von so ungefähr, das ist genau das, was die einzige Meinung, die für solche Leute zählt. Die Frage ist für mich halt nur, ich meine, wie ist denn so Golfsponsoren? Naja gut, das ist so Rolex und sowas, die eher auf konservativ setzen, oder? Also ob dann Sponsoren vielleicht sagt, wir wollen das. Heutzutage gibt es BMW zum Beispiel, ist ein typischer Golfsponsor in Deutschland zumindest. So, ich weiß nicht, und Rolex tatsächlich. Rolex auch, klar. Ja. Da fasst Mackenzie einen Entschluss. Solange er das Ruder im R&A in der Hand hat, wird dieser Flitcroft nie wieder einen Ball in einem British Open Turnier abschlagen. Ein bisschen doof findet Maurice das große Medieninteresse dann doch irgendwie. Er kommt zwar als Komiker fantastisch weg, als Golfer aber nun mal eben nicht. Warum nur? Außerdem hat er schon so ein Gefühl, dass vielleicht seiner Teilnahme an den nächsten Open das irgendwie im Wege stehen könnte. Aber egal, sein Plan steht und wird auf Nachfrage auch offen kommuniziert. In 12 Monaten das Handicap auf 1 runterspielen und erneut bei den Open antreten. Warum gerade 1? Naja, weil dann hast du quasi dein Handicap, also 1-0, so, dann kannst du da übertreten quasi. Okay. Wenn du bei 1 bist, kannst du sagen, okay, ich werde jetzt Profi und dann gilt das Handicap nicht mehr und dann bist du eigentlich wirklich, dann hast du deinen Profi-Status erspielt. Mhm. Ach ja, sein Arbeitgeber ist auch nicht gerade amused, als er Maurice in der Zeitung entdeckt. Der war nämlich davon ausgegangen, dass Herr Flitcroft mit Fieber zu Hause im Bett liegt. Wow! Du sollst doch mit in der Hängematte oben mit dem Grat sitzen. Was soll denn das? Mackenzie grübelt derweil darüber nach, was bei der Anmeldung eigentlich falsch gelaufen war, damit jemand wie Maurice als Profi tatsächlich bei einem Qualifier antreten kann. Er hat angekreuzt, verdammt, dieses Formular. Die kurze Antwort, er selbst hat einfach so viele Golfer bei dem Turnier zugelassen, dass eine Überprüfung der einzelnen Teilnehmer gar nicht möglich gewesen wäre. Also er hat kurz vor Ende der Anmeldung noch beschlossen, wir machen einfach noch ein zusätzliches Qualifier-Turnier mit mehreren zig Golfern und kassieren einfach nochmal die Kohle, die ich für die Anmeldung reinnehme. Und das war so irgendwie 2 Wochen vor Anmeldeschluss und da hat natürlich keiner mehr die Chance, das wirklich zu verifizieren. Ja, aber dass da nicht noch mehr verrückte Leute sich zufällig angemeldet haben. Eigentlich hätte jeder Profi ein Professional Golfers Association Zertifikat vorweisen müssen Und das hat aber halt niemand überprüft. Mhm. Maurice, und das ärgert Mackenzie über die Maßen, hat im Grunde nichts falsch gemacht. Er hat nur eine Lücke im System gefunden. Er ist sozusagen ein Golfhacker. Und zu allem Überfluss, ich habe einen anderen Begriff hier für ihn, zu allem Überfluss sind auch noch alle recht amüsiert und sympathisieren mit diesem Golf-Punk. Ja, natürlich. Wie gut. Genau. Damit das aber alles nicht nochmal passiert, informiert Mackenzie jeden, den es interessiert, unter anderem auch die English Golf Union, dass jemand, der den Profi-Status für sich beansprucht, nicht mehr zurück zum Amateurstatus wechseln kann. Okay. Um sein Handicap zu senken, müsste Maurice aber als Amateur bei Turnieren mitspielen. Also ihr erkennt das Dilemma. Mhm. Oh. Da findet Mackenzie super Bösewicht einen Plan, der ihn faktisch auf Lebzeiten vom Golfsport ausschließt. Ziemlich unsportlich. Also, und jetzt die Frage, wie setze ich denn jetzt, um nochmal die kleine Golfkunde einzuschieben, wie setze ich denn das konkrete Handicap zusammen? Also wenn du das erste Mal gespielt hast, kannst du ja noch keins haben, da sagst du, gibt es einen Initialwert. Aber wenn du jetzt ein zweites Spiel spielst, nimmst du einfach das erste Spiel als Referenz oder das erste Spiel mit dem Standardwert? Nee, also normalerweise ist es so, du kriegst eigentlich dann, wenn du deine Platzreife hast und so und dich bei dem Club anmeldest, dann verwaltet der Club damit dein Handicap und das startet immer bei 54. Okay. Und dann meldest du dich eigentlich von da ab bei Amateuren Turnieren an. Also du kannst nur auf einem wirklichen Turnier dein Handicap reduzieren und je nachdem, wie du da abschneidest, sinkt dann dein Handicap nach einer bestimmten Berechnungsmethode. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das genau geht. Am Anfang geht es relativ schnell. So die ersten Schritte kannst du relativ 1:1 fast runterspielen, aber dann gerade in den niedrigeren Bereichen wird es dann immer schwerer. So, also dann dauert es auch immer länger, irgendwie das Handicap runterzuspielen. Und wird es immer jährlich zurückgesetzt oder ähnliches? Nee, nee, nee. Oder nee. Dass du es über die Zeit verlierst? Es wird auch, glaube ich, nicht hochgesetzt. Es geht, glaube ich, nur runter. Aber irgendwann, du musst halt quasi bei einem Turnier immer konsequent besser abschneiden als dein Handicap, um es zu senken. Aber mal blöd gesagt, ist es nicht ganz schön doof, wenn du irgendwann im Alter sagst, naja, jetzt sitzen die Schläge nicht mehr ganz ja, so gut. Ja, aber das ist was, das hast du halt mal erreicht. Aber dann bist du ein Ex-Profi dann im Alter, genau. Ja. Also irgendwann wechselst du dann quasi vom Amateur in den Profi-Status. Aber du musst ja nicht in den Profi-Status. Du kannst auch mit einem Handicap von 1 einfach dein Leben lang weiterspielen. Das ist ein bisschen. Ja, aber wurscht. Ist es nicht doof, wenn du sagst, du willst dich mit jemandem vergleichen, der vielleicht gerade einen Status 10 hast, aber du spielst inzwischen, weil du, keine Ahnung, hast dir mal einen Arm gebrochen und seitdem geht es nicht mehr so gut oder so. Jetzt hättest du eigentlich wieder eine 20, so spieltechnisch. Aber jetzt vergleichst du dich ja immer mit jemand, der eigentlich 9 Schläge mehr hat als du, obwohl du eigentlich de facto schlechter bist. Also ein Golfer ist ja auch nie um Ausreden verlegen, ja. Okay. Also das findet eigentlich immer, das so, von daher hat sich Maurice da schon gut eingegroovt, ja. Also ein Golfer hat immer irgendwas, ja, was nicht passt. So, es zwickt hier, die Sonne steht falsch, das Wetter, die Luftfeuchtigkeit, irgendwas. Von daher, ja, das kann natürlich sein, dass es dann irgendwann blöd wird, wenn du mal ein Profi oder fast ein Profi warst und dann wieder schlechter wirst, aber so ist es. Okay, danke. Sehr gerne. Ja. So, Maurices Leben geht erstmal weiter. Eine Zeitung bietet Flitcroft 50 Pfund, damit er am Finaltag bei den Open aufkreuzt und sich mit den Profis ablichten lässt. Er handelt die Zeitung auf 100 Pfund hoch und muss dann auf Kommando schnell aufs Fairway springen, wann immer ein John Miller oder ein Steve Ballesteros vorbeispaziert. Und somit wurde der erste Golfflitzer aller Zeiten. Der Flitzer, der auch noch Flitcroft heißt. Es gibt tatsächlich ein paar Bilder in seiner Biografie von diesem Flitcroft. Von diesen Momenten. Ich gebe euch das mal rum so und erzählt derweil weiter. Oh, schön. Okay, aber lasst uns doch mal kurz beschreiben, dass wir das so sehen. Ja, das ist zu sehen, ja, es sieht sehr exzentrisch ein bisschen aus. Genau, da ist dann auch noch einer, der ihn imitiert. So, das ist ein Komiker, der da so schielt. Aber es gibt da so ein paar Bilder, ich glaube hier unten, wo er neben einem stoisch reinguckenden Golfprofi so nebenher läuft. Der sieht auch echt ein bisschen schrullig aus. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen so ein schrulliger älterer Herr, der, nun gut, ich meine, die Klamotten sind aus der Zeit, ja, der so ein bisschen ältere Klamotten einfach anhat. Hier ist ja auch auch nicht so ganz so gut passen, die sehen alle ein bisschen zu groß aus. Der Mr. Mackenzie ist ja auch hier abgebildet und der steht dabei. Maurice's Nemesis at the RNA, 20% Flash, 80% Rulebook. Ja, genau. Sehr schön. Und das ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Das sind übrigens auch noch, das hat jetzt damit gerade zwar nichts zu tun, aber das sind auch noch Bilder aus seiner Zeit als Kunstspringer. Auch so, schön. So oh, das sieht Werbefotos quasi. Das sieht fast ein bisschen aus wie so alte Schwimmer. Genau. Wie so Zirkusleute ein bisschen oder so Artisten, auch mit einem gestreiften Anzug, den er anhat. Und beim Compadre, das ist die Zeit, wo sie sich selbstständig machen wollten als Springer, er und ein Bekannter. Okay. Sehr schön. Das gebe ich euch später mal mit, das Buch. Das ist ein a very nice read. Mhm. Maurice kehrt schnell wieder zurück nach Barrow und in sein altes Leben. Er nutzt das Geld von der Zeitung als Anzahlung für einen neuen Roller. Der baut es sich denn auch in den Kran oben mit rein? Genau. Da hängt eine Hängematte dran. Ansonsten ändert sich in seinem Leben nicht viel. Ja, er ist jetzt bekannt. Ja, er bekommt sogar Fanpost aus den USA. Ja, er beginnt Tennis zu spielen. Ansonsten aber bleibt alles beim Alten. Golf, Kranfahren, Familie. So, mal schauen, Tennisturnier. Wow, das ist ja ein Häkchen für Profi. Wimbledon. Gleich mal anmelden. Ihr haltet das jetzt wirklich für möglich, ne? Ja, doch. Hallo, mit Bürokratie wird alles möglich. Als der Winter kommt, beginnt Maurice ernsthaft mit den Vorbereitungen für die 1977er Open. Doch auch der R&A schläft nicht. Die Offiziellen führen einen zweistufigen Qualifizierungsprozess ein, bei dem vor den Qualifiern zusätzliche Qualifier gespielt werden müssen. Außerdem behält sich das englische Golf-Oberkommando das Recht vor, von jedem Spieler einen Nachweis über dessen Leistung einzufordern. Das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons, der No-Homers Club, wo dann auch ein Typ und so, aber da ist doch Homer drin. Ja, es heißt ja No-Homers. Einer ist erlaubt. Der Stein der Schande. Ja. Das ist eine der besten Folgen. Maurice schreibt einen Brief an Mackenzie, in dem er um Zulassung zu dem Turnier bittet. Die Antwort kommt prompt. Nein. Ich würde wirklich... Nur über meine Leiche. Ich würde wirklich aufs Dringlichste empfehlen, von einer Anmeldung für die Open Championships im nächsten Jahr abzusehen. Also, nein. Challenge accepted. Maurice schreibt einen weiteren Brief, in dem er Mackenzie einlädt, ihm auf dem Platz zu beweisen, dass er die Zeit nach den 1976er Open nicht untätig verbracht hat und dass seine aktuellen Fähigkeiten doch locker reichen müssten, um im 1977er Turnier zu bestehen. Ey, der hat echt das Selbstvertrauen keine Ahnung, was der für ein Frühstücksmüsli hat. Aber das Seidenbacher-Selbstvertrauensmüsli, das macht Selbstvertrauen. Auch dieser Brief führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Oh, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt was ganz anderes passiert. Ja, passiert auch. Maurice macht das einzig Logische. Er meldet sich nicht als Flitcroft bei dem Turnier an, sondern als James Van Gien. Es ist der No-Homers Club. Echt? Ohne Witz. James Van Gien, schöne Side Note, ist eine Kombination aus den Vornamen seiner Zwillinge, wenn ihr euch erinnert. Stimmt. Der eine hieß Gene Van Flitcroft. Nee, Gene Van. Oh, jetzt hab ich's vergessen. Der eine hieß James so. Und der andere hieß Gene. Hatte irgendeinen Doppelnamen. Gene ja. Irgendwas. Gene Harlequin. Richtig. Irgendwie so, genau. Ja. Und der R&A lässt ihn problemlos zum Pre-Qualifier der 1977er Open zu. Ist auch wirklich deutlich besser unterdessen. Er ist auch wirklich deutlich besser unterdessen. Aber ich wollte jetzt sagen, das ist dann so, er spielt auf dem Platz, hey, es ist doch der und es ist doch Maurice. Ja. Ja, aber er hat nur einen neuen Hut auf. Er hat einen neuen Hut auf, yay! Das mit dem deutlich besser ist so eine Sache. In den Wochen vor dem Turnier ist Maurice mit seiner Form so ganz und gar nicht zufrieden. Und schweren Herzens zieht er seine Anmeldung zurück. Nur um sich im gleichen Zug für die etwas später stattfindenden German und auch die Dutch Open anzumelden. Yay! Und das Mal hat es ein Vierer-Golf dabei. Ein Vierer-Golf. Bei den Dutch Open verwendet er das Pseudonym B. Morrie, wird aber nicht angenommen. Bei den German Open mit seinem eigenen Namen hingegen schon. Aber Moment, also hat er so viel Geld, dass er nach Deutschland extra fährt? Guter Punkt. Danke, Jürgen. Aber er kann sich den Trip nicht leisten. Oh. Es ist jetzt echt eine traurige Geschichte. Aber Sekunde, er hat ja, wie geil wäre es, wenn jetzt die Zeitung sagen würde, ey, wir schreiben über dich, hey, und wir geben so dir die Kohle. Ihr habt euch richtig. Wir wollen das haben. Ihn ruft nämlich kurz vorher, ruft einen Pressevertreter bei. Genau. Hey, jetzt stehen doch hier die nächsten das Open an. So gibt's eine geile Story. Gibt es eigentlich den Flitcroft noch? Und dann erzählt er, dass er sich für die German Open angemeldet hat und der Pressevertreter sagt, alles klar, wir zahlen dir deinen Aufenthalt. Moment, der Pressevertreter? Der Pressevertreter. Also nicht irgendwie eine Zeitung, die das sehen will. Naja, die Zeitung schon dahinter. Also, aber er wird von dem Journalisten kontaktiert und die Zeitung übernimmt seine Expenses. Okay. Also nicht der Pressevertreter von den German Open. Aber genau. Es kommt jetzt eine traurige Geschichte. Ja, das Blöde ist, dass dieser Pressevertreter dann kurz vorher auf irgendeinen Job in die USA reist und dann kann Maurice einfach ihn nicht mehr erreichen. Ach nein. Und in der Redaktion weiß keiner davon. Mhm. Und so muss er leider seine Anmeldung in Deutschland auch zurückziehen. Und jetzt fühlt er sich so ein bisschen um das Preisgeld in Deutschland betrogen. Das ist ja natürlich, die kriegt er ganz klar. Natürlich. Und deswegen hackt er ein neues alter Ego aus und das heißt Gene Paychecky. Paychecky. Ganz genau. Paychecky. Es schreibt mal P-A-C-E-Z-K-I, aber es war schon seine Absicht, Paycheck in den Namen zu verstecken. Wie unterschwellig. Oh ja, und Gott. Gene ist wieder der Vorname seines Sohnes. Gene Paycheck. Er verwendet den Namen erfolgreich für die Anmeldung bei den Irish Open. Doch auch hier zieht er aus Bedenken um seine Form wieder zurück. Ein weiterer Antrag geht an die Pro Golfer Association, also an die PGA, wenn euch das vielleicht ein Begriff ist, von denen sich Flitcroft offiziell eine Anerkennung als Profigolfer erhofft. Die Ablehnung folgt auf dem Fuß. Er bequatscht ein Mitglied aus dem örtlichen Golfclub in Barrow, ihn zur Abwechslung mal auf eine Runde auf einem echten Golfplatz außerhalb eines Turniers mitzunehmen. Doch er wird dort von einem der Offiziellen erkannt und fliegt mit Hausverbot vom Platz. Oh Mann! Also es ist irgendwie dieses Jahr... Es läuft nicht so recht, 1977. So ein bisschen der Wurm drin. Ich habe noch eine kurze Zusammenfassung dieses Jahres. Bei den Dutch Open wird er als B. Murray nicht angenommen. Bei den German Open wird er unter seinem eigenen Namen angenommen, aber er kneift. Also er kann nicht. Er kann nicht. Bei den Irish Open wird er unter dem Namen Gene Paychecky angenommen, aber er kneift. Und bei den British Open wird er unter dem Namen James Van Gene angenommen, aber er kneift. Also er spielt nicht dieses Jahr. Schade. Aber es gibt ja noch das Jahr 1978. Er meldet sich als James Van Gene bei den Irish, Spanish, Italian und French Open an. Außerdem als Maurice Flitcroft und als Gene Paychecky bei den British Open. Nur seine Anmeldung als Gene Paychecky bei den British Open hat Erfolg. Und weil die ohnehin kriselnde Beziehung zu seinem Arbeitgeber nun zu einer Kündigung führt, hat er auch endlich genug Zeit fürs Training. Seine Familie steht weiter voll hinter ihm. Also was für eine Frau? Seine Frau arbeitet irgendwie als Sekretärin und tatsächlich hat die offensichtlich kein Problem, so als den Job als Ernährer der Familie für eine Weile zu übernehmen. Ich habe auch was für absurde Sachen irgendwie. Wie war dein Tag heute, Schatz? Ja, ich habe mich jetzt mal als Jeans bei Jackie angemeldet und du, die nehmen mich, da fahre ich mal hin. Das ist ja schön. Ich fahre mal nach Deutschland und spiele ein bisschen Golf. Maurice schleicht sich regelmäßig auf das Cricketfeld und das Footballfeld der lokalen Schule, um Bälle abzuschlagen. Ein grastechnisch extrem ambitionierter Hausmeister sorgt dort nämlich für perfekte Bedingungen. Aber genau dieser Hausmeister ist mit Maurice Schlagtraining so gar nicht einverstanden. Ja, der das komisch. Das Buch hier spricht an der Stelle von Daily High Speed Chases. Also, so ungefähr stelle ich mir das vor. Die nahe Schule bringt aber ein weiteres Problem mit sich. Schüler. Erst fliegen Beschimpfungen, später Stöcke, Steine und Patronen. Warum? Dann Golfbälle. Na, weil der einfach ein komischer Typ auf dem Schulacker Golfbälle rumdrischt und ja, Schüler cool, halt einfach nichts Besseres einfällt, als den zu moppen, der da halt nicht irgendwie dazu passt. Okay. Die Lehrer gucken derweil amüsiert zu und trinken Tee. Ja, was ist das Problem? Very British. Die Situation ist nicht optimal. Die Drangsalierungen der Kinder nagen ebenso an Flitcrofts Psyche wie seine schlechte Form und der Abrissschuss. Außerdem droht die Schule, rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. Kurzer Anmerkung, wie geht's denn seinen Kindern damit? Ganz gut. Überleg mal, du hast so einen mega schuldigen Dad. Ich habe gehört, dein Dad war mal beim Golfturnier und er war mit Abstand der Schlechteste, steht in Guinness-Buch-Rekorde. Ich habe ja auch noch ein Foto von seinen Kindern. So voll die Schnute. Ihr dürft mal gerne die Bildunterschrift zu den Fotos seiner Kinder vorlesen, zum Thema Schrullig und sein Dad. Da oben die beiden. Die sehen halt aus wie mega die eigentlich so 70er, 80er Jahre Aufreißertypen. Sind sie auch? Sind so Disco-Klamottenmäßig gekleidet und tanzen da gerade auch so. Dominik, liest du mal vor, was als Beschreibung darunter steht. Future World Disco Dancing Hero James Harlequin Flitcroft Left, Gene Van Flitcroft Right, Cut Some Ruck in a Competition. Also die sind tatsächlich Profi-Tänzer. Wow. Profi-Disco-Tänzer. Ja. Stark. Aber zu denen kommen wir später auch nochmal. Zumindest, cool. Zumindest kurz. Ja. Auf einem neuen Trainingsgelände, rund ein Viertel Rollerstunden außerhalb von Barrow, bekommt sich Maurice mit einem Skinhead in die Haare. Ah. Schwierig. Schwierig, weil der gar keine Haare hat. Keiner versteht meinen Gag. Ich habe ihn schon verstanden. Deswegen Maurice, ist ja schwierig. Maurice kassiert einen linken Haken, bevor er in einem Duell Vierer Eisen. Keinen rechten? Wow. Touché. Bevor er in einem Duell Vierer Eisen gegen Siebener Eisen den Bulli in die Flucht schlägt. Was? Moment, haben die sich mit Golfschlägern geprügelt? Genau, da war so ein Typ, der kam da, also er stand da wieder an irgendeinem gottverlassenen Strand irgendwo und hat Bälle irgendwo hingedroschen und dann kommt so ein Typ, so ein Skinhead mit seiner kleinen Tochter vorbei. Und er fühlt sich irgendwie belästigt von dem spielenden Flitcroft und sagt, es ist ja gefährlich und überhaupt und bla. Und dann streiten die so ein bisschen und dann verspricht ihm aber Maurice, dass er keine Bälle abschlägt, solange die da vorbeilaufen. Mhm. Und jetzt läuft er und läuft er und läuft er und zeigt seiner Tochter die Blumen und irgendwas und er lässt sich offensichtlich sehr, sehr viel Zeit. Und Maurice irgendwann, als er denkt, die sind weit genug weg, nimmt er einen sehr kurzen Schläger, wo er weiß, okay, da kann er überhaupt nicht in die Nähe schlagen und fängt an, weiter abzuschlagen. Und dann setzt der Typ seine Tochter irgendwie an den Rand und stürmt auf ihn zu und droht ihm Schläge an. Okay. Okay, dann werden sie sich irgendwie wieder einig. Der Typ läuft wieder weg. Flitcroft wartet. Es dauert wieder. Dann nimmt er einen Schläger und denkt, naja, also gut, dann halt ohne Bälle und übt einfach nur seinen Schwung. Der Typ sieht aber, dass der dann mit dem Schläger rumschwingt und stürmt wieder auf ihn zu und haut ihm halt einfach direkt auf die Nuss. Und dann schlagen die sich ein bisschen und am Ende zieht jeder aus der Golftasche einen Schläger und Maurice drischt ihm halt einmal ordentlich von Latz und daraufhin lässt der Bulli dann ab und verzieht sich. Das hat sowas von einem alten Duell. So, welche Waffe wählen Sie, Sir? Den Degen, die Pistole, das Rapier, den Golfschläger. Ja, sehr wohl, Sir. Gute Wahl. Und das Vierereisen ist tatsächlich auch die gute Wahl, weil es ist nicht nur in der Schlägerneigung anders, als das Siebenereisen ist auch länger. Also beim Thema länger, die bisherige Rekordlaufzeit haben wir jetzt schon pulverisiert, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber willst du es wissen? Ich gucke mal, ob wir überhaupt aufnehmen. Also alles in allem sind wir gerade bei 2 Stunden 30 mit dem Ganzen, was wir vorher aber auch schon aufgenommen haben. Ja, da wir haben noch ein bisschen, Leute. Zeit. Vielleicht schaffen wir auch die 4-Stunden-Marke heute, ich weiß es nicht. I'm in. Bist du müde, Dominik? Sollen wir aufhören? Wir können auch aufhören. Wir können jederzeit aufhören, Dominik. Wegen Dominik hörte die Folge an dieser Stelle auf. Bitte beschwört euch Er hat niemals irgendein Turnier gespielt. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr mich dauernd unterbrecht. Nee, es ist so spannend. Sorry. Um nicht enttarnt zu werden, taucht Gene Paycheckie erst wenige Minuten vor der Tee Time beim Qualifier für die 1978er Open auf. Paycheckie. Ein dicker Oberlippenbart dient als Tarnung. War der angeklebt oder hat er ihn sich wachsen lassen? Den hat er sich ganz weit, ganz dick wachsen lassen. Eine Nasenbrille. Den Auftakt auf dem Parfierloch sammelt Gene mit Schmackes nach rechts ins Rough. Dort schnappt er sich sehr zur Verwunderung aller Anwesenden das Viererholz und drischt seinen Ball magere 20 Yards weiter im Rough. Also ich habe es ja vorhin erklärt, so ein Holz ist in hohem Gras nicht die beste Wahl. Dann hat er ein Einsehen und chippt mit einem Pitching Wedge aufs Fairway, also mit einem Schläger, der sehr viel besser zum Gelände passt. Und zwei weitere Schläge später steht er am äußeren Ende des Grüns und versenkt von dort aus in einem sehr respektablen 20-Feet-Putt zu einer 6. Also zwei Schläge über Paar. Nicht die schlechteste Leistung, aber die Aktion mit dem Holz ist doch irgendwie komisch und die ruft tatsächlich auch die Offiziellen auf den Plan. Seinen natürlichen Feind. Kennen Sie diesen Mann? Und dann halten Sie so ein Bild hoch von ihm. Immer wieder runter, hoch. Und der einzige Unterschied ist zu der Bart. Nein, das kann dieser Mann nicht sein. Also man nimmt ihn zur Seite und will ihn zum Abbrechen überreden, ganz höflich. So, aber es erkennt ihn keiner. Also Maurice weigert sich abzubrechen, aber er vergeigt dann noch einen weiteren Drive und lenkt dann letztendlich doch ein. Er gibt auf, aber er verlangt sein Eintrittsgeld zurück. So, die Offiziellen wittern, dass sie hier relativ friedlich zu einer Einigung kommen können und geben ihm tatsächlich einen Scheck mit. Cleverer Move. Einen Scheck für den Paycheckie. Die 1978er Saison läuft also insgesamt auch nicht so gut und 79 sieht auch nicht so aus, als würde es Flitcroft Jahr werden. Da stand halt aber auch die Sonne blöd. Und blöd. Und das ganze Jahr über. Das mit dem Bindegewebe ist auch noch nicht ausgeheilt. Und die ungeraden Jahreszahlen sind ja eh immer so, ne? Ja, 79 muss er auch wieder jobmäßig ran. Er findet einen neuen Job im Baugewerbe, wo er den ganzen Winter durch mit einer Hacke Gräben bergert. Und das ist jetzt was grundsätzlich vielleicht Kraft und Kondition ihm gar nicht so schlecht tut, aber auf seinen Schwung wirkt sich die monotone Arbeit eher negativ aus. Er braucht Monate, um die nun auf Hacken programmierten Muskeln wieder zu sauberen, ich mach mal Anführungszeichen an der Stelle in die Luft, zu sauberen Golfschwingen zu überreden. Er sieht sich also wieder einmal nicht in der Lage, bei den Open anzutreten. Oh. Schickt aber sicherheitshalber eine Anmeldung unter seinem eigenen Namen, nur um McKenzie zu ärgern. 1980, also im Jahr darauf, meldet sich Maurice wieder zweimal an. Einmal, erwartungsgemäß erfolglos, als Maurice G. Flitcroft. Und einmal mit Erfolg, als Gene Paycheckie. Weil Maurice die Anmeldung von der Wohnung seines Stiefsohns aus der Schweiz abgeschickt hat, wird Maurice direkt zum Qualifier zugelassen. Yeah. Also nicht zu dem extra für ihn eingeführten Vorqualifier, sondern direkt. Zu seiner eigenen Überraschung sind wohl ausländische Anmeldungen von dieser Regelung ausgenommen. Papa, so kann sie wirklich gut Golf spielen? Das Turnier findet in Schottland statt, also packt er sein Zelt und seinen Sohn James als Caddy mit ein und fährt zum ersten Mal in seinem Leben zu den Nachbarn im Norden. Ein Zelt. Um da zu übernachten. Mhm. Auf dem Golfplatz am besten. Nach einer langen Reise und spät am Abend vor dem Turnier findet er unweit des Veranstaltungsorts ein schönes Plätzchen zum Campieren. Mitten zwischen zwei Fairways auf dem Golfplatz. Oh. Als er seinen Fauxpas am nächsten Morgen bemerkt, packt er schnell das Zelt ein, Hoppala. Sammelt noch ein paar Lost Balls aus dem Rough. Also lässt er für einen Hering da. Das muss sich ja lohnen. Ein Hering? Achso, vom Zelt. Und macht sich auf zum Tee-Off. Aber in seinem Kopf rumort es. Er hat sich irgendwie aus der Schweiz ja angemeldet und hat damit quasi beschissen. So, das passt ihm nicht. So, er hat einem anderen Qualifikanten den Platz weggenommen. Das nagt ziemlich an seinem Gewissen und in Form ist er irgendwie auch nicht und er muss sich irgendwie hinsetzen und dann muss er sich hinlegen und sein Sohn sagt auch, ja, nee, so wie der aussieht, kann er nicht Golf spielen. Also zieht er tatsächlich seine Anmeldung kurz vorm Abschlag zurück. Oh. Das einzig Positive, sein alter Ego Gene Paycheckie ist noch immer unentdeckt. Etwas, was ihm 1981 bei der Anmeldung entgegenkommt. Er meldet sich wieder mit seiner englischen Adresse an. Auf dem Weg nach London zum regionalen Qualifier, diesmal mit seinem Sohn Gene und einem Van statt einem Zelt, machen Maurices Nerven erneut die Flatter. Aber dieses Mal würde er nicht kneifen. Der 22-jährige Mark Sharman beschreibt seinen Spielpartner bei den 1981er Qualifiern. Da waren einige ziemlich grelle Farben am Start. Er war nicht subtil, er war nicht schüchtern, aber alles war gut, bis er dann einen Golfschläger in die Hand nahm. Denn dann begann man sich wirklich zu wundern. Und je länger die Runde dauerte, desto weniger gab es sich, worüber man sich wunderte. Er spielte wirklich kreuz und quer. Natürlich redet er hier über Gene Paycheckie. Und dann sagt er noch, ich habe Heuschnupfen, aber an jenem Tag hatte ich wirklich Sorge, dass meine Tabletten nicht reichen würden. Gene spielt die Runde seines Lebens. Bei Loch 10 hat er erst 56 Schläge angesammelt, persönlicher Rekord. Unter den Augen der Offiziellen vom R&A drischt Maurice an Tee Nummer 10 dann aber einen der schlechtesten Drives des Tages raus. Wieder einmal wird er höflich gebeten, den Platz und das Turnier zu verlassen. Wieder geht er kurz darauf mit einem Scheck in Höhe seines Eintrittsgelds nach Hause. Es sollte mehr verlangen, damit ja, er eben. Geht. So. Ja, verdreifachen Sie es doch nicht gehen. So wurde er Millionär. Nur gut, dann spiele ich in alles in Ruhe weiter. Ei, heute bin ich echt nicht in Form. Und wieder wird er nicht als Maurice Flitcroft erkannt. Einerseits freut sich Maurice, dass sich sein Spiel langsam verbessert. Andererseits. Von ich fahre zum Trainieren auf Turniere. Andererseits ist er weit von einer Teilnahme an dem echten Open-Turnier entfernt. Und ein bisschen angefressen ist er, weil seine Auftritte in den vergangenen Jahren quasi null Medienecho ausgelöst haben. Nicht einmal, und das macht ihn wirklich zu schaffen, nicht einmal bei einem Charity-Turnier, bei dem er sich offen und ehrlich als Maurice Flitcroft mit seiner kompletten Story bewirbt, akzeptiert man seine Einladung. Ja. Also wo man sich doch denkt, das muss doch Medienecho und für ein Charity-Turnier ist doch genau das, was du haben willst, so ein Typ. Ja. So ein extrovertierter Type. Anmeldung erhalten und abgelehnt ist McKenzies telegrafierte Antwort auf Gene Paycheckies Anmeldung zu den 1982er Open, obwohl er immer noch keine Ahnung hat, wer sich hinter dem Namen eigentlich verbirgt. Für 1983 hat Maurice große Pläne. Dieses Jahr soll ebenso in die Golfgeschichte eingehen wie 1976. Er plant sein Comeback auf die große Golfbühne. Was für ein Comeback? Zurück ins Rampenlicht. Was? Zurück ins Rampenlicht. Dort, wo er hingehört. Wie jedes Jahr meldet er sich einmal unter seinem eigenen Namen an. Pinky, was machen wir dieses Jahr? Weißt du, was wir machen? Was denn, Bray? Melden wir uns wieder für ein Golfturnier an? The same procedure as last year. Wobei, anmelden trifft es nicht ganz. Ich lese euch mal kurz aus dem Brief vor, den er an McKenzie schickt. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn Sie mir ein Anmeldeformular für die diesjährigen Open schicken würden. Jemand muss die Ausländer aufhalten, die herkommen, um an unseren großen Turnieren teilzunehmen. Was? Und mit den Trophäen und den großen Preisgeldern, die damit einhergehen, nach Hause spazieren. Ich würde die Möglichkeit begrüßen, diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Was ist das für ein Eisansage. Naja, diese ganzen Amerikaner. Genau. Das ist ja, also ich kann euch jetzt nicht so viel British. Über die Turnierstruktur sagen, aber es gibt, im Grunde gibt es 4 große Turniere, die so Teil einer Tour sind, die Majors, und 3 davon sind in den USA und 1 ist eben die British Open. Und da kommen dann schon auch viele, viele halt Profis aus Amerika rüber und auch teilweise aus anderen Ländern, aber natürlich ist das fest in amerikanischer Hand eigentlich. Und ja, die kommen her und nehmen die Preisgelder mit. Er weiß ja vor allen Dingen auch, was der McKenzie hören will. Und das ist halt so ein typisches Ding, natürlich. Was so ein stolzer alteingesessener Brite halt Britannia irgendwie, er wird es nicht offen sagen dürfen, aber eigentlich will er schon, dass ein Brite gewinnt. Genau. Ja, klar. Der Brief bleibt unbeantwortet. Ganz anders als die Anmeldung eines bislang unbekannten Schweizer Golfprofis mit dem Namen Gerald Hoppy. Hoppy. Seine Mutter nannte Maurice als Kind immer Hoppy Johnny und G ist natürlich in seinem Namen du für meinst. Gerald. Da-da-da. An einem Tag endet das Training des Exilschweizers auf den Schulsportplätzen in einem Polizeieinsatz und einem Platzverweis. Wow. Weil Maurice aber auf der Suche nach 2 verloren gegangenen Bällen das Gelände direkt, also direkt nachdem er abgeführt wird und hinausgebeten, geht er direkt wieder los und sucht seine Bälle. Dann klicken die Handschellen. Es folgt eine Gerichtsverhandlung, 109 Pfund Strafe und das Verlegen der Trainingseinheiten aufs örtliche Rugbygelände. Ich meine, es mangelt offensichtlich nicht an gut gepflegten Sportplätzen. Und mit einem falschen Bart und einem lächerlichen Jagdhut vollführt Gerald Hoppy seinen Eröffnungsdrive im 1983er Open Qualifier. Seiner Beschreibung zufolge war es ein wunderschöner Drive, geradewegs durch die Mitte, hochgeschätzt vom Publikum. Sein Spielpartner Michael Moore beschreibt den Schlag ein bisschen anders. Er hat den ersten Drive getoppt und seinen Caddy dann sofort nach einem 7er Eisen gefragt. Ich fand das komisch. Schließlich wusste er doch gar nicht, wo der Ball zum Liegen gekommen und wie weit es von da noch zum Grün war. Sein Caddy war auch ein komischer Bursche. Sein Caddy war natürlich sein Sohn Jimmy. Ja, ja. Der teilweise mit Tanzschuhen irgendwie auch Caddy gemacht hat. Das muss total absurd gewesen sein. Die Serie von 6, 9, 8, 10 auf den ersten 4 Löchern bleibt wieder mal nicht lange unbemerkt. Aber außerdem, dass das nicht verfilmt wurde, die Story. Das ist echt die große Frage, warum es da noch keinen Golffilm dazu gibt. Das ist die schönste Sportstory, die jemand hat. Also er fällt tatsächlich auf, dass er wieder besonders schlecht golft, dieser Schweizer. Und außerdem missachtet er noch die Golfetikette, die ich euch vorhin erklärt habe, die streng geregelte Putt-Reihenfolge. Dieser Schweizer. Am 8. Loch also tauchen die Offiziellen vom R&A auf. Maurice schlägt aber hier erstaunlich sauber ab, chippt ohne jeden Makel aufs Grün und puttet, als hätte er nie etwas anderes getan. Die Schiedsrichter wissen im ersten Moment gar nicht, wer jetzt hier der Hochstapler sein soll. Und führen jemand anders ab. Ein Blick auf die Punktekarte schafft Klarheit. Und Maurice wird wieder einmal gebeten zu gehen. Er besteht jedoch darauf, zumindest die 9 Löcher voll zu machen. Sein Caddy aber hat die Schnauze voll und lässt ihn einfach stehen. Vater, ich gehe. Mir reicht's, ich geh tanzen, ich muss in die Diskothek. Nach 9 Löchern zieht Maurice wirklich von dann und trifft im Clubhaus zufällig auf den Reporter, der ihn 1976 schon interviewt hat. Welch ein Glück. Musst du einen Träger für deine Golfschläger haben? Oder ist das einfach convenient? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist in der Tat eine Frage, die ich die Tage erst einem Kollegen gestellt habe, der sehr viel und sehr gut Golf spielt. Oh. Und die Antwort ist nein. Okay. Auch bei einem offiziellen Turnier nicht. Achso, nee. Ja, das ist wieder, aber ich glaube, der würde halt einfach. Also erstens, das ist so ein typischer Fall von solche Geschichten, wie du jetzt erzählst, das ja, gibt es ja nicht faktisch, weil das sind ja Profis. Willst du sagen, ich lüge? Nein, aber unterdessen gemeinhin in these days of age. Aber du hast einen. Als Profi hast du einen. Mhm. Ja. Die Hobby-Story ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Meine Lieblingsheadline: Flitcroft strikes again. And again, and again. Und jetzt checkt's dann auch die R&A. Der R&A, der bis zu diesem Zeitpunkt immer noch dachte, einen zweiten Flitcroft geschnappt zu haben. Also, ja. Jetzt sieht so ähnlich aus, aber er hat einen Bart. Die haben den Hobby aus dem Verkehr gezogen und haben sich gedacht, oh, wir haben wieder einen von diesen Imitatoren erwischt. Und dass es sich aber wirklich um den Flitcroft handelt, haben sie erst aus der Zeitung erfahren. Sehr gut. Kein Kommentar dazu von McKenzie. Am Morgen des 1983er Open-Turniers gibt Maurice sein erstes Interview im englischen Fernsehen. Leider habe ich von der höchst komödiantischen Aktion keine Videoaufnahme gefunden, aber in der Biografie gibt es ein Transkript, die ich euch auch sehr, sehr, ans Herz legen. Also das sollte man unbedingt mal lesen. Gegenüber einer Zeitung kündigt er außerdem an, sich für die Open im Jahr 1984 gut vorzubereiten. Mackenzie, der sein Amt mittlerweile offiziell niedergelegt hat, schreibt einen wütenden Brief an Maurice, in dem er ankündigt, 1984 noch viel mehr als sonst darauf zu achten, dass jemand wie Maurice sich nicht ins Turnier schleichen kann. Und mir ist das Letzte, was ich tue. Genau so kommt er mir vor. Das ist echt hart. Und plötzlich meldet sich ein John Gimme Money an. Aber er ist ja ganz anders aus, denn er hat einen anderen Bart. Außerdem lässt er von den Anwälten prüfen, wie man gegen das Angeben von falschen Informationen bei der Anmeldung vorgehen kann. So, sie haben ja jetzt tatsächlich endlich rausgefunden, dass er sich unter falschen Namen was ein unglaublicher anmeldet. Trick ist. Wenn Mackenzie den Rest des Jahres damit zubringt, alle beim R&A vor Flitkerov zu warnen, schickt dieser sein alter Ego, Paycheck, zu den 1983er European Open. Er spielt mit 55 auf 9 Löchern eine echt solide Runde, gibt dann aber im Laufe des 10. Lochs auf. Oh. 1984. Der neue Chef des R&A, Michael Bonalack, wurde von Mackenzie freilich ordentlich, in Klammern Ausrufezeichen, gebrieft, was das Thema Flitcroft angeht. Und es scheint gefruchtet zu haben. Bei der Kontrolle der Anmeldungen erweckt das Formular eines Gerald Thornbush den Argwohn des neuen R&A-Bosses. Er zieht einen Handschriftexperten zu Rate clever. Und vergleicht es mit der Anmeldung von Gerald Hoppy aus dem Vorjahr. Sie wurden zweifelsfrei von einer und derselben Person ausgeführt. Bonalack gibt sofort eine stolzte Pressemitteilung heraus, dass man Flitcrofts Antrag erfolgreich abgefangen hat. Eine eigene Pressemitteilung, wie geil ist das denn? Der muss ordentlich Gehirn gewaschen worden sein von dem Unheim Mackenzie. Eureka. Aber überleg mal eigentlich, welche miese Presse das für dich selber ist, dass du diesen Typ da rausfischen musst. Unsere Klanggeistigkeit wird hiermit zur Schau getragen. Ja, total. 1984 schafft es Maurice also nicht bei den Open auf den Platz. Er wird aber von einem befreundeten Journalisten zu einer Runde mit dem legendären Golfkommentator Peter Ellis eingeladen. Den hatten wir vorhin schon mal. Dem hat er den Brief nicht beantwortet. Der resümiert nach der Runde, er konnte absolut nicht spielen. Es war wirklich hoffnungslos. Und natürlich verschwendete er jedermanns Zeit. Er war das Golf-Äquivalent von Katzenmusik. Oh Gott. Das war ein geiles, geiles Zitat. Das ist schön. Es gibt einen sehr netten YouTube-Kanal für alle, die StarCraft mögen. Und es ist sehr witzig, da gibt es ja so Profi-Kommentatoren, die so Spiele auch erklären, sodass du auch, wenn du da nicht besonders drin bist, was ich überhaupt nicht bin, dass du das immer noch ja auch einschätzen kannst, was da gerade passiert. Naja, gibt es das wirklich? Also gemeinhin sind die Kommentatoren ja schon extrem nerdig unterwegs. Ja, schon nerdig, also aber ich sag mal... Ein Anfänger, der gar keinen Plan hat, wird da nicht durchblicken, was sie kommentieren. Du kannst natürlich nicht die Details, aber du kannst relativ schnell checken. Der erzählt dir ja auch sehr stark, wie er gerade vorne liegt und wer gerade warum was macht, ne? Also, dass du besser den Überblick behältst. Genau, genau. Okay. Und was mega witzig ist, es gibt einen Kanal, der heißt Bronze League Heroes. Und da kommentiert einer, der sonst sehr gute Spiele auch schon kommentiert hat in der Vergangenheit, halt totale Bronzespieler, die total am Anfang stehen und auch völlig skurrile Dinge tun und kommentiert halt das Spiel, als wäre es so ein Profispiel. Und es ist mega witzig, weil die machen halt beide Seiten in diesen Spielen, tun in der Regel völlig unüberlegt oder besser gesagt völlig unausgewogene Dinge, wo Profis genau wissen, ich muss das machen, das und brauche immer die Komposition von Figuren, damit ich den anderen bedrohen kann und gleichzeitig gegen das reagieren kann. Die nehmen ständig das falsche Eisen. Und die machen ständig das falsche Eisen und da passieren auch so seltsame Dinge wie, beide Seiten kommen auf die Ideen, ich überrasche jetzt den anderen mit dem total fiesen Angriff. Und laufen dann zufällig beide im gleichen Moment um den Felsen rum, aber der eine links vorbei, der andere rechts vorbei, sodass sie dann mit immensen Einheiten in der anderen Basis stehen, die platt machen, aber keine einzige Einheit ist zur Verteidigung da und das Spiel ist zu Ende. Und so bizarre Dinge und der kommentiert das Ganze einfach sehr lustig. Dazu. Das klingt famos. Ja, sehr empfehlenswert. 1984. Nein, ein neues Jahr, die alte Leier. 1985 meldet sich Maurice erfolglos unter seinem Namen und als Francis W. Monk aus Phoenix, Arizona bei den Open an. Außerdem fordert er per Brief sein Eintrittsgeld von 1983 zurück. Also das Jahr, wo er nach 9 Löchern gegangen wurde, aber vergessen hat, sein Geld zurückzuverlangen. Nebenbei versucht Maurice, namhafte Autohersteller als Sponsoren zu gewinnen. Und dann noch welches Auto passt zu dem Typ? Und dann noch ca. 100 weitere britische Hersteller von Premium-Produkten, unter anderem Rolex. Bitte sponsert mich. Ich bin der schlechteste Golfer, der jemals mal auf dem Platz stand. Das wäre aber mega witzig. Damit wollt ihr euch identifizieren. Das wäre mega witzig, wenn so ein Typ, der offensichtlich gefälscht Rolex verkauft, den sponsert. Das wäre super. Das wird so gebrannte DVDs, also, und Blu-Rays, ja, und so. Als jemand, der gar keine Ahnung von der Story hatte, habe ich am Anfang gedacht, dass der jetzt dann halt ein Turnier gewinnt. Ich auch. Ich verliere auch langsam wirklich den Glauben, dass er noch so ein Turnier gelingt. Alter, ihr werdet mir am Ende, werdet ihr mich umarmen vor Freude, glaube ich. Auch wenn Maurice 1986 sein Training ernster denn je verfolgt, lässt sein Kampfeswille in Bezug auf die RDA-Anmeldung langsam, aber sicher nach. Wie viele Jahre hat er inzwischen auf dem Buckel, der gute Mann? Naja, er hat 76 war sein erstes Turnier, jetzt sind wir 86, also 10 Jahre meldet er sich schon bei den Turnieren an, und den Golfsport hat er mit 45 in der Klasse. Also schon Mitte 50. 56, ja, sowas. In welchem Alter spielst du üblicherweise gut Golf? Da ist er noch schon noch dabei. Ja, also die Profis sind schon jünger, so. Das ist schon auch was, was mit Kondition zu tun hat. Stimmt, aber du spielst dabei lange, du kannst lange gut Golf spielen. Mhm. Okay. Aber das ist wie mit jedem Profisport. Wenn du jung bist und Kondition hast und dir das nichts ausmacht, den ganzen Tag in der Sonne draußen zu stehen und so, dann bist du natürlich leistungsfähiger. Okay. Aber ja, also Jürgen hat ja schon gesagt, dass man keine Ausrede verlegen ist. Mhm. Aber umgekehrt geht es genauso. Also es kommt immer mal wieder vor, dass jetzt ein 60-Jähriger zum Beispiel, so ein Bernhard Langer zum Beispiel, der ist jetzt unterdessen, glaube ich, deutlich über 60, aber der macht dann mal wieder einen Achtungserfolg. Der da läuft halt, und dann kann der halt auch mal eine Weltklasse-Runde wieder. Naja, wenn Sonne und Mond und Erde auf einer Linie stehen und so. Genau, dann aber tendenziell ist so, das habe ich tatsächlich schon öfter gesagt, also ich spiele kein Golf, aber ich habe mir schon öfter Gedanken gemacht, wenn ich quasi mir was aussuchen dürfte, was ich gerne wäre, wenn ich eine berühmte Person sein dürfte, glaube ich tatsächlich, dass Golfprofi somit das Beste ist, was man sein kann, weil, aus folgenden Gründen, die keiner kennt. Naja, das also ist nicht. Nee, aber mal ehrlich, aber welchen Golfprofi kennst du? Ja, oder würdest du auch auf der Straße erkennen? Du hast deine Ruhe auf jeden Fall. Könnte ich bitte meine seit Jahren sorgfältig ausgearbeiteten Punkte vortragen? Aber gern doch, ich bin gespannt. Ja, Herr Weißmann, Sie haben wie so immer recht. Sie werden nicht unbedingt an der Supermarktkasse erkannt. Mhm. Ja, das heißt, du kannst dein Leben einigermaßen normal weiterführen. Mhm. Gleichwohl hast du natürlich Fans. Das heißt, wenn du willst, kannst du dich feiern lassen, ja, von den Fans des Golfsports. Du verdienst Millionen. Also gerade auf der PGA-Tour, die der Jürgen erwähnt hat, also in den USA und so, da kriegst du Preisgelder, die ordentlich sich gewaschen haben. Okay. Also bist guter Millionär, wenn du gut dabei bist, ja. Und, again, du kannst bis ins hohe Alter spielen. Weil es gibt ich interessiere mich sehr für US-Sport, und wenn du so mit 30, Mitte 30 spätestens deine Karriere beenden musst, dann sind innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele nicht nur pleite, sondern auch haben Schuldenberge. Es gibt NBA-Spieler, die haben halt, keine Ahnung, die kommen mit 17 aus der Bronx, also die Bronx ist unterdessen ein gutes Viertel, aber halt von der Straße und können nur Basketball und haben dann ihre Homies, und die füttern sie 10, 20 Jahre durch mit ihren 20 Millionen Dollar im Jahr. Und danach geben sie ja vielleicht nur noch 10 Millionen Dollar im Jahr aus, aber das Geld ist halt weg, weil ihnen keiner es beigebracht hat, quasi damit umzugehen. Golfspieler kannst du auch machen, bis du 60, 65 bist und bist immer draußen, hast du frische Luft. Das einzige Argument, das ich jetzt dagegen hätte, ist, die Fans sind halt jetzt nicht Otto-Normalverbraucher oder irgendwie lustige Leute tendenziell, sondern halt eher, ich sag mal, eher die gediegenen Leute, die, nee, wobei also, das ist heute auch schon wieder. Ja, und again, in den USA vor allen Dingen hast du extrem, ist Massensport, also unterschätzt das nicht, wie hoch aber das Rating ist. In den USA, absolut lustig, recht, das mit dem finanziellen Loch am Ende deiner Profisportlerkarriere, weil die FH, an der Dominik und ich studiert haben, hat irgendwann einen Studiengang eingeführt, der sich nannte BWL für Spitzensportler. Wo genau eben solche Leute die Zeit danach vorbereitet werden. Und danach eben was irgendwie aus ihrem Leben zu machen, so ungefähr. Mhm. Also ich meine, Spitzensportler, das waren dann hier deutsche Wintersportler, das ist jetzt keine internationale Golfprofi. Aber da waren Menschen dabei, die Sportlerin des Jahres in der Diskussion also waren da in Deutschland. Da waren schon bekannte Talente dann spannend. Auch. Ja, absolut. Aber es war jetzt nicht, da waren keine Bundesliga-Profis und keinen Schuhmacher, sondern es war dann schon so die Art Sport, wo du normalerweise Biathlon schon immer noch in der Armee sein musst, um überhaupt deinen Sport dir leisten zu können bei der Bundeswehr. Ja, ja. So, ne? Oder irgendwie sowas. Oder nebenher noch arbeiten musst oder keine Ahnung. Zurück zum Golf. So, die RNA-Anmeldung hat er langsam wirklich keine so rechte Lust mehr, sich da mit dem McKenzie und dem Bonnerlag auseinanderzusetzen. Und er schreibt einen letzten ehrlichen Brief an den Club, in dem er fordert, dass er sein Talent quasi Mano a Mano gegen eine Person nach Bonnerlags Wahl unter Beweis stellen darf. Auch das ist natürlich vergeblich. Man kann dem RNA vieles vorwerfen, resümiert Maurice daraufhin mutlos, aber Sportlichkeit gehört nicht dazu. Im September des Jahres 1987 erhält Maurice erneut Post aus Übersee. Ein kleiner Golfclub in Michigan hat in den Nachwehen von Flitcrofts großem Auftritt 1976 einen Pokal nach ihm benannt. Oh, was? Wie schön. Oh, das ist schön. Und jetzt zum 10-jährigen Jubiläum lädt man den Namenspaten ein als Ehrengast beim Maurice G. Flitcroft 1988 Spring Stag mitzuspielen. Aber ist das jetzt so ein, also sind da wirklich gute Leute, ob das ein Verarschepreis ist? Wir werden sehen. Oh, wahrscheinlich so der schlechteste Spieler und er gewinnt. Nein, auch noch, weil es so schlimm abfront. Also es gibt ja viele, okay. Golf hat eine ganz ernste Seite mit vielen Amateurturnieren und vielen Profiturnieren und so weiter. Es gibt auch in den Golfclubs, die machen so wie jeder Verein macht irgendwelche komischen Vereinsabende und Veranstaltungen. Und genau. Maurice kann es kaum glauben. Endlich erkennt jemand sein spielerisches Talent und würdigt es entsprechend. Oh je. Es scheint fast so, als wäre Maurice in Amiland ein kleiner Golf-Volksheld. Das Turnier ist ein Spaßturnier. Auf einem der Grüns gibt es zwei Fahnen, auf einem anderen ein Loch, das über einen halben Meter Durchmesser hat. Und das finde ich aber mega witzig. Und so weiter. Außerdem gibt es Preise auch für den schlechtesten Teilnehmer. Aber wie schön, auch so zwei Fahnen oder zwei Löcher? Ja, zwei Löcher. Die Fahnen stecken also ja immer in den eine Löchern. Ist einfach 2 Zentimeter hinterm Abschlag, aber es kommt keiner drauf, rückwärts zu spielen. Und es ist auch eine schöne, also die spielen auch eine schöne Variante davon. Die spielen immer in 4 Teams und es ist dann, alle 4 schlagen ab und es wird dann immer der beste Ball genommen und da dürfen alle 4 dann erneut abschlagen. Also das ist ja cool. Das ist so. Okay. Also kann dann immer, 3 können den total versemmeln, solange einer halbwegs irgendwie geradeaus schießt, kommst du irgendwie zu einem Ergebnis. Das ist lustig. Wenn du bei Far Cry 4 am Anfang einfach hocken bleibst, also der Bösewicht nimmt dich halt so im Empfang am Anfang und eigentlich sollst du fliehen, aber wenn du einfach hocken bleibst und nicht fliehst, dann ist das Spiel vorbei. Positiv oder negativ? Ja, dann lässt er dich einfach das machen, was du eigentlich vorgehabt hättest und wirst nicht von den Rebellen beeinflusst und dann ist das Spiel vorbei. Muss jetzt also. Teil geil. Von einem Bingo-Gewinn der Frau kaufen sich die Flitcrofts ein neues Golf-Outfit und ein Kleid. Von einem Bingo-Gewinn. Und so ausgestattet begeben sie sich auf ihre erste Flugreise. Jetzt noch eine traurige Seitennotiz: die verlieren ihr Gepäck unterwegs. Nein, nicht die Golfausrüstung noch, oder? Was eigentlich viel schlimmer ist, also eigentlich hat der Golfclub, das war ja auch nur ein ganz kleiner Golfclub und es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie die dicken Preisgelder und so ein Sponsoring irgendwie sich eigentlich leisten können, also haben sie British Airways angefragt, ob die nicht die Flitcrofts einfliegen nach Amerika. Und die haben gesagt, oh ja, coole Idee, erste Klasse, kein Problem. Und dann hat aber jemand vom R&A bei British Airways angerufen. Nein. Aber nur, weil Maurice in der Presse dann groß damit angegeben hat, so, dass er irgendwie, ja, oh, er fliegt nach Amerika und er wurde zum Turnier eingeladen. Und daraufhin hat jemand von der R&A bei British Airways angerufen und gesagt, ey, was macht ihr da eigentlich? Und dann wurde er runtergestuft und musste in der Holzklasse fliegen. Ach komm, gönn's ihm halt auch mal. Wobei ey. Er steif und fest behauptet hat, jahrelang, auch im Nachhinein, dass er erste Klasse geflogen ist. Also man weiß nicht, ob er es einfach nicht wusste oder ob er es einfach behauptet oder ob es wirklich so war. Vielleicht haben sie ihn dann innen wieder hoch. Kann natürlich sein. Aber Fakt ist auch, sie haben sein Gepäck verloren. Oh. Am Tag des Turniers werden die Flitcrofts vom Hotel abgeholt und im Golfclub aufs Herzlichste empfangen und mit Geschenken überhäuft. Ein Leihwagen für die Woche, $600 für Essen und Trinken, 3 Krawatten mit eingenähtem Club-Emblem und so weiter und so weiter. Schön. So müsste das immer sein, denkt sich Maurice und winkt erst in die Kameras von ESPN und dann zu mehreren 100 Zuschauern, die überwiegend wegen ihm hergekommen sind. Oh. Am ersten Tee knüppelt Maurice mit einem Lehrbuchschwung einen kerzengeraden 225-Yard-Drive mitten aufs Fairway. Um das Loch später mit einem makellosen langen Putt abzuschließen. Kommentar Flitcroft: Dieses erste Loch machte einige Zuschauer argwöhnisch. Sie wunderten sich, ob es wirklich ich war. Nein, niemand nimmt ihn ernst. Das ist gemein. Aber falls es ernsthafte Zweifel gegeben hat, wurden diese schnell zerstreut, als ich mich beruhigt und früh in der Runde einige lange Eisen versemmelt, ein paar Fairway-Hölzer getoppt und 1 oder 2 Chips vergeigt hatte. Ah, gut. Puh. Yup, that's all right, Tim, freute sich Clubpräsident Tom Wurst. Nee, Tom Wurst? That's him all right, Entschuldigung. Ist auch schon spät. So, Buchstaben werden immer kleiner. Ansonsten gibt es auf der Runde eigentlich nur ein Highlight. Am Halbzeitbankett, etwas, das Clubgolfer in den USA und im Königreich durchaus gewohnt sind, stopft sich Maurice die Hosentaschen, die Golftasche, den Golfbuggy voll mit Softdrinks, Hotdogs und allerlei anderen Leckereien. Also der muss sich da echt wie der König im Paradies gefühlt haben. Schlaraffenland. Für die Rede, die Maurice am Abend im Club hält, gibt es 5 Minuten lang Standing Ovations. Yeah! Ein paar der Highlights. Tatsächlich ist dies das erste Mal, dass wir das Haus verlassen, seit der Gasofen explodiert ist. Das Lustige dran ist, es stimmt da bestimmt auch. Garantiert. Mega gut. Dann noch, ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung, besonders mit dem Eröffnungsschlag. Es brachte mich ins Grübeln, ob ich meine Pläne, meine Profigolfkarriere zu beenden, nicht doch nochmal überdenken sollte. Und dann, das ist jetzt wirklich herzerwärmend. Und dann möchte ich noch meiner Frau Sean danken. Ich hoffe, dieser Trip ist eine kleine Wiedergutmachung für all den Glauben, den sie über die Jahre in mich gesetzt hat. Ernsthaft. Sie ist eine Magierin, meine Frau. Eine Magierin, ich sag's euch. Erst neulich hatte ich einen Kaffee zum Mitnehmen, aber ich hatte den Zucker vergessen. Ich dachte, gut, das war's, ich kann ihn genauso gut wegschütten. Aber dann zieht meine Frau plötzlich aus ihrer Handtasche 2 Päckchen Zucker. Eine Magierin, ich sag's euch. Aber so ist Sean. Wann immer ich Zucker für meinen Tee brauche, ist sie für mich da. Auf, Sean, der Zucker für meinen Tee. Oh, ist das schön. Ist der Hammer, oder? Das ist echt total, ja, doch, also. Oh, und dann 5 Minuten Standing Ovation. Da würde ich auch klatschen. Unglaublich, ey, unglaublich. In den USA bricht in diesen Tagen eine kleine Maurice-Manie aus. Er muss ständig irgendwo Magazincover signieren, unter anderem für den lokalen Polizeichef. Dinner und Boottrips finden zu Ehren der Flitcrofts statt. Aber alle guten Dinge enden irgendwann. Und so fliegt das Ehepaar zurück ins Triste Barrow in Furness, zurück in den Job als Sekretärin, zurück in die Arbeitslosigkeit. Oh nein. Oh nein. Aber der Ausflug hat Maurice's Golffieber neu entfacht. Als James Bo Jolly, benannt nach seinem Hund. Versuchte er es bei den 1987er, den 1988er und den 1989er Open. Die erste Anmeldung wird abgelehnt, das Jahr darauf muss er aufgrund von Migräne absagen und noch ein Jahr später kann Maurice kaum trainieren, weil Hund Bo krank wird und stirbt. Mhm. Trotz neuer Frisur, gefärbtem Bart und 2-3 für Flitcroft-Verhältnisse außerordentlich guten Löchern, bleibt er bei den 1990er Open, irgendwo auf Loch 3, plötzlich ein Golfkart neben ihm stehen. Mr. Flitcroft? Vor Maurice steht der R&A-Vertreter, der seinerzeit Gerald Hoppy vom Platz geworfen hatte. Dabei war es weder Maurice noch sein Spiel gewesen, das bei den offiziellen Verdacht geweckt hatte, sondern der irgendwie vertraut aussehende Caddy. Oh nein, nein, nein, oh. Sein Sohn Gene. Die tatsächlichen Open finden auf dem Heimatclub des R&A, dem Old Course in St. Andrews, statt. Und Maurice wird im Auftrag eines Magazins dorthin geschickt, um einen fachkundigen Kommentar zu den einzelnen Löchern abzugeben. Als er dort ankommt, prügeln sich die anderen Pressevertreter fast um ihn. Gut, dass Maurice seinen Agenten Troy Atlantis im Schlepptau hat. Troy Atlantis, das klingt, was für ein geiler Name. Ja, ich wollte sagen, das klingt wie so ein echt fieser Künstlername. Der Agent ist sein ehemaliger Caddy, Troy Atlantis, also sein Sohn Gene. Ja, was haben wir denn sehr auch? Sehr cool. Und geschäftstüchtig wie der ist, zieht er bei den Journalisten Kohle für die Interviews ab. Nach 1990 ist die Luft aber irgendwie raus. Maurice spürt, dass sich seine Karriere dem Ende nähert und auch der Kampf gegen den R&A in der Post-McKenzie-Zeit ist einfach nicht mehr dasselbe. Es fehlt die persönliche Ebene des Katz-und-Maus-Spiels. Seine letzte 18-Loch-Runde Golf spielt er gemeinsam mit seinen Söhnen im Jahr 1992. 18 Jahre, nachdem er den Sport im Fernsehen entdeckt hat. Auf dem einzigen der 3 Plätze in der Gegend, auf dem er noch kein Platzverbot hat. Nach der Runde hat er auch hier Platzverbot. Weiß man warum? Die lassen sich's richtig gut gehen. Und okay. Dann wird er darauf hingewiesen, dass man doch irgendwie manche Dinge einfach nicht tun darf. Die scherzen und hocken da rum. Und sie lassen auch tatsächlich Leute durch. So, das ist eigentlich, es gibt beim Golf tatsächlich auch so Vorfahrtsregeln. So, ja, dass du, wenn jemand schneller spielt, den irgendwie durchlassen musst. Und wenn du aber alleine bist, dann musst du immer alle durchlassen. So, dann hast du überhaupt keine Vorfahrtsrechte und so weiter und so weiter. Und ein paar von diesen Regeln sind die eigentlich, also man kann gar nicht mal sagen, dass die wirklich missachten, aber sie nehmen das halt alles ein bisschen locker und es ist ein spaßiger Tag und es ist schön und lustig und das schmeckt dann einigen Leuten in dem Club nicht und es eskaliert und am Ende fliegt er raus. Stiff upper lip. Ein paar halbherzige Versuche in den nunmehr fast wasserdicht abgesicherten Open-Anmeldungen über die nächsten Jahre bringen keinen Erfolg. Ebenso wenig ein Anmeldeversuch für die Senioren-Open im Jahr 1995. No. Da helfen auch die neuen Pseudonyme Count Manfred van Hoffmannsthal und Arnold Palmtree nicht viel. Arnold Palmtree. Palmtree. Das ist Arnold Palmer, ist auch einer der ganz berühmten Golfer. Ah. Maurice zieht sich immer mehr aus dem Sportgeschehen zurück und widmet sich seiner Familie und seiner frisch geborenen Enkeltochter und nur hin und wieder gibt er ein kleines Interview. Dem Plan, einen nach Maurice benannten Racquetball-Club im New Yorker World Trade Center zu besuchen, macht ein gewisser Herr Bin Laden einen rauchenden Strich durch die Rechnung. Im selben Jahr bricht Maurice sich die Hüfte und legt das Eisen, das er in den letzten Jahren nur mehr am Strand benutzt hatte, endgültig beiseite. Im Jahr 2007 stirbt Maurice Flitcroft an den Folgen einer Lungenentzündung. Und mit ihm Gene Paycheckie, John Bo Jolly, James Van Sheen, Jared Hoppy und noch ein paar andere. Der Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews verweigert jeden Kommentar zu Maurices Tod. Die Medien hingegen überschlagen sich noch ein letztes Mal mit Meldungen über den schrulligen Briten, der so viel Farbe und Aufregung in den sonst biederen, angestaubten Sport gebracht hatte. Wow. Amen. Toller Typ. Sehr schräg. Geile Geschichte, oder? Bestimmt mega anstrengend. Aber was für eine Story. You always have to believe in your dreams. Also das ist einfach eine, von vorne bis hinten eine so, story. So schöne Geschichte. Ja. Ich finde schon die erste Stunde schon, bevor er überhaupt einen Schläger in die Hand nimmt, ist einfach, er hat schon ein geiles Leben. Er ist ein cooler Typ. So, er ist sympathisch und am Ende ist es einfach nur noch, dass das noch kein Film ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt. Ich meine, der war sich ja auch garantiert irgendwann seiner eigenen Schuligkeit bewusst und war klar, ich spiel nicht so gut Golf. Irgendwann aber dass er dann trotzdem einfach diesen Einsatz, dieses Herzblut, das er da reingesteckt hat, dass das dann natürlich in einer völlig anderen Form, aber in dieser Form von einer komischen Anerkennung. Aber ihr müsst euch mal vor Augen führen, dass er es ja auch niemals, also zumindest was du erzählt hast, versucht hat bei einem normalen Turnier. Der hat gleich sich beim Master angemeldet. Er kam ja nicht der rein. Der Zug war ja dann abgefahren. Er durfte ja dann nicht mehr. Der konnte ja nicht mehr rein. Er hat dann irgendwann versucht, auch irgendwie sich normal irgendwie bei einem Club irgendwie als Amateur zu, aber es ging ja nicht so. Die Tür hat der McKenzie für ihn ja quasi zugestoßen. Also er hat es so ein bisschen versucht. Aber das wäre doch garantiert irgendwo in Deutschland oder in Italien oder so. Ja, aber mit welchem Geld denn? Der war ja einfach Arbeiter. Okay. Irgendwann hat er auch einfach die Kampfeslust übernommen. So, hat ja immer, jetzt erst recht. Er ist ja immer für sich eingestanden. Er war von sich überzeugt. Also er ist auch für sich eingestanden. Ja? Er hat nicht gekniffen. Ja? Und irgendwann hat das, glaube ich, auch, war das der ausschlaggebende Faktor, einfach den McKenzie irgendwie eins auszuwischen. Ja, aber war das irgendwann klar, dass er sich selber auch golftechnisch nicht mehr ernst nimmt? Das ist nicht so ganz klar. Also er hat schon immer wieder an sich gezweifelt. Er hat sich auch hinterfragt, so ganz klar. Er hat ja auch einige Anmeldungen dann aufgrund von Form zurückgezogen. Ja? Also er hat ja auch dann gesagt, okay, ich bin so schlecht drauf. Eigentlich hätte er dann auch sagen können, ich spiele ja eh nur, um die Leute zu verarschen, dann mache ich einfach mit. Nee, er hat schon Ambitionen gehabt. Okay. Er war lange Jahre, glaube ich, war er sich sicher, dass er da mithalten kann. Aber ich glaube, das hätte auch ohne nicht funktioniert. Nee. Wenn er so auf ein, ich mache es nur aus Quatsch, um dir eins reinzudrücken, ich glaube, dann hätte er nicht so viel Herzblut bei der Sache aber gehabt. Aber ich meine, jeder andere hätte das vielleicht bis zum ersten Turnier durchgezogen. Aber ich meine, der steht einfach heute noch im Guinness-Buch als der schlechteste Golfer, der jemals bei einem Turnier angetreten ist. Profiturnier angetreten ist. Das ist einfach der Hammer. Ich hätte jetzt noch ein paar weiterführende Links, aber normalerweise erzähle ich ja gerne noch weitere Geschichten drumherum. Das spare ich mir heute, aber es gibt noch ein paar schöne Sachen in die Show Links. Der eine ist Joy of Six Open Nightmares. Da geht es dann irgendwie um andere Begebenheiten bei so Open, andere schlechte irgendwie Golfer. Und dann gibt es noch irgendwie The Greatest Fakers in Sporting History. auch noch ein ganz netter Read. Und was ich allen ganz besonders ans Herz lege, ist ein YouTube-Video, denn der Typ ist ja bis 2007 hat er ja gelebt, also der vieles von seinen Auftritten, zum Beispiel in Amerika bei seinem eigenen Turnier, ist auf YouTube überliefert. Auch das schön. Interview, das er da im Nachgang mit dem Reporter geführt hat, wo er dann der Reporter fragt, so was man denn, oh Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, aber der Reporter fragt irgendwie, was man denn einem Golfanfänger, was denn der Rat, den er einem Golfanfänger geben würde. Und er sagt, naja, üben und ein guter Coach wäre auch nicht schlecht. Also er, der nie einen Coach irgendwie aus der Nähe gesehen hat, ja, klar. Ein guter Coach wäre auch nicht schlecht und dann bietet er sich auch noch direkt als Coach an. So. Das ist auch einfach so gut. 10 Pfund die Woche. Ja, ich habe viel Erfahrung auf Profiturnieren. Ja, genau. Genau. Ich weiß, sagen, wie man sich anmeldet. Ich kann dir sagen, wie man es nicht macht, das mit dem Spielen und das Drumherum, das kann ich gut. Ja. Also, fantastische Geschichte. Ich bin hin und weg. Großartig recherchiert. Vielen lieben Dank. Naja gut, ich habe tatsächlich das meiste einfach aus dem Buch geschrieben. The Phantom of the Open. The Phantom of the Open. Ist ein sehr schöner Titel auch. Morris Flitcroft, the world's worst golfer. Und das wird dem aber gar nicht ganz gerecht. Also es gibt ja auch wirklich andere schlechte Golfer. Auch das mit dem Gene Paycheckin, das habe ich auch nicht erzählt. Ich habe so viel wieder rausgestrichen, weil ich dachte, wir können ja nicht hier 4 Stunden sitzen und jetzt sitzen wir doch 4 Stunden hier. Das mit dem Gene Paycheckin hat noch eine andere Ebene. Es ist noch so ein kleiner Gruß in Richtung Walter Danecki. Das war der vorher den Rekord für das schlechteste Ergebnis hatte. Mit irgendwie 105 Schlägen oder so. Also ich habe ihn getobt. Der war nicht ganz so schlecht, aber der war auch richtig schlecht. Aber nicht ganz so schlecht wie Maurice. Ja, cool. Vielen herzlichen Dank für die tolle Recherche. Also ich glaube, damit können wir es eintüten. Genau. Ich fühle mich gut jetzt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall nach der tiefen Depression, die ich nach der letzten Hauptfolge gefühlt habe. Ja. Ich habe auch fast nette Abwechslung, Jürgen. Danke. Ich habe fast vergessen, warum ich hier einen Totenkopf neben deinem Namen auf meinem Schmierzettel habe. So lange sitzen wir schon hier. Jetzt weiß ich auch, warum ihr immer weiterredet und wir dann einfach aufhören. Ich habe ja hier so ein. Aber weißt du, wie man einen Film so beenden würde, so einen Sportfilm? Der hört Freeze immer frame. Damit auf. Nee, der hört immer damit auf, dass am Schluss das Publikum, dass einer auf die Idee kommt, langsam zu klatschen. Und dann. Nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Mir tun ein bisschen die Hände weh. Ja. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.